Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, EE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier auf wrestling-infos.de. So langsam scheint etwas zu passieren auf der Road to WrestleMania und vielleicht sogar in beiden Brands. Ich sage bewusst vielleicht in beiden Brands und ich hätte noch voranstellen wollen, vielleicht geht euch das auch so, denn ich will jetzt ja nicht unterstellen, dass es tatsächlich zwingend so ist. Es ist nur meine Wahrnehmung, dass bei der Road noch ein bisschen was passiert ist, was dem Ganzen ein nicht mehr von allen für möglich gehaltenen Pep verleihen könnte. Auch hier bleibe ich im Konjunktiv und etwas zurückhaltend, denn wir wollen den Tag ja nicht vor dem Abend loben und eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ich bin sprichwortmäßig heute nicht so bewandert, denn ich komme gerade tatsächlich direkt aus dem Verkehr, direkt an das Mikrofon, um den Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, ich werde auch ohne intensive Vorbereitung einigermaßen die Übersicht behalten. Und heiße deswegen voller Übersicht, herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Tag. Ich habe eine sehr gute Übersicht aufgrund von einem strahlenden Sonnenschein, blauer Himmel. Also alles klar, alles sehr schön, große Motivation. Und ja doch, ein bisschen aufgepeppt durch die letzten Wochen oder Woche vielmehr, den beiden Shows. Die haben vorweg für mich persönlich schon mehr geliefert als die Wochen zuvor. Also ich denke mal, das kann ich vorwegnehmen und ich bin gespannt, wie du das empfindest, wenn wir jetzt die Shows durchgehen und da freue ich mich drauf und bin auch gespannt, was dann an Kommentaren rauskommt und ob WWE dann jetzt, nachdem die Europatour vorbei ist, vielleicht nochmal anzündet mit Anwesenheit von Rocky und Co. Also da bin ich doch sehr gespannt. Ja, wir können ja mal schauen. Was haben wir denn noch? Wir haben bis zu WrestleMania 3 SmackDown und 2 Raw-Ausgaben, die noch vor uns liegen. Also wenn man Rocky jetzt in die Cena-Cody-Fehde einbauen wollte, hätte man da jetzt 2 Shows. Sprich, da müsste man mal doch hier langsam zu Potte kommen, um jetzt noch Rocky da einzutüdeln. Und das hat dann doch schon so ein bisschen den, bis jetzt zumindest, den faden Beigeschmack eines, oh Gott, wir schmeißen ihn mal gerade rein und soll er ein paar Lines droppen und dann gucken wir, was rauskommt. Also so richtig durchgeplant scheint das Ganze nicht. Aber er hat ja bisher, zumindest beim Anfang dieser Geschichte mit Cena und Cody, eine doch sehr prägende Rolle gespielt. Deswegen wäre es fast schon ein bisschen faul, wenn er nicht noch irgendwie auf den Plan gerufen werden würde. Schauen wir mal. Aber Chris und ich haben uns im Vorfeld nicht ausgetauscht, aber ich habe es aus seiner Aussage schon so entnommen. Also er ist doch auch eher positiv gestimmt durch die letzten Shows. Und so viel kann ich ja auch sagen. Bei mir ist es in Ansätzen tatsächlich ähnlich. Und wir wollen das jetzt heute durchgehen. Eine kurze Ansage vorweg in eigener Sache. Wir machen dieses Jahr auch wieder ein Flashback-Podcast. Und die Show haben wir schon geguckt. Ist jetzt eher was für die Fans der ersten WWE-Stunden auf deutschem Boden oder in deutschen Fernsehen. Ja, damals kann man noch sagen Fernsehröhren. Es wird tatsächlich WrestleMania 8 sein aus dem Jahr 1992. Ich habe da schon einen schriftlichen Flashback vor, ich glaube, über 10 Jahren damals geschrieben. Und jetzt besprechen wir die Show tatsächlich auch mal im Podcast. Also falls ihr Bock habt, so ein bisschen nostalgisch draufzukommen, dann hört ihr rein. Wir wissen noch nicht genau, wann wir ihn publizieren werden, aber aufnehmen werden wir ihn diese Woche, also morgen am Freitag. Und ja, dann seid ihr sozusagen schon mal informiert, falls ihr Lust auf Rückblicke großer oder auf große Wrestling-Ereignisse habt. Wir blicken heute natürlich auch ein bisschen zurück, aber auch selbstverständlich vor in die Zukunft, auf das, was so kommen kann. Nicht allzu konkret, denn wir haben ja noch ein Preview-Podcast, aber bei dem Rückblick auf diese Woche kommt man wie immer nicht drum herum, ein kleines bisschen auch potenzielle Konstellation für die Zukunft zu durchleuchten. Und eine dieser Konstellationen ist quasi unsere Opening News der Woche. Chris und ich waren arbeitsmäßig ziemlich ausgelastet, deswegen haben wir uns auf eine jetzt eben gerade relativ schnell festgelegt, gegen die sich sicherlich vieles sagen ließe, aber die wir Stichwort, wir gucken in die Zukunft, ganz interessant finden, weil, ja, weil wir nicht so genau wissen, was wir davon halten sollen. Denn Cody hat gesagt, er will jetzt Rache. Wofür will er Rache? Nicht nur gegen Cena, nicht nur gegen The Rock, sondern da war ja noch ein Dritter damals mit im Bunde, als John Cena heel turnte, nämlich Travis Scott. Der hat seinerzeit auch schon deutlich gemacht, dass er durchaus nicht abgeneigt wäre, vielleicht auch mal für WWE nicht nur irgendwie so On-Screen-Auftritte hinzulegen, sondern tatsächlich aktiv physisch in den Ring zu steigen, um da auch mal vielleicht Bums zu nehmen, vielleicht sogar ein Match zu bestreiten. Jetzt hat Cody storyline-mäßig reagiert und sagte, ja, Rache muss her, Travis Scott hat mich, ich lach mich tot, mit der Kraft von 1000 Sonnen getroffen. Das sah jetzt nicht so aus, aber wenn man sich die Szenen genau anguckt, in der Tat, da hat Travis Scott aber volle Möhre dem Cody mal einen mitgegeben. Und ja, jetzt deutet Cody storyline-mäßig an, dass da was passiert. Was genau da passiert, bin ich mal gespannt. Also ob Travis Scott jetzt bei WrestleMania vielleicht eingebaut wird oder, und das wäre ja fast schon putzig, ob Travis Scott einer der ersten Gegner für Cody nach WrestleMania sein sollte, das würde voraussetzen, er würde gewinnen, oder vielleicht long-term, dass das weit in der Zukunft liegt. Ich meine, Travis Scott muss ja auch erstmal fit gemacht werden und der Junge ist ja als Schlagersänger recht erfolgreich drüben, also der wird genug andere Termine haben. Also was so seine Chartplatzierung und Verkäufe angeht, ist er ganz weit oben. Sprich, inwiefern das da jetzt einzubauen ist, ist ja ähnlich wie bei The Rock auch ein zeitliches Problem. Ich finde es nur interessant, weil Cody das jetzt vor WrestleMania verlauten lässt und damit irgendwie so ein bisschen, ja, das muss jetzt nichts bedeuten, das kann jetzt einfach nur so irgendwie gespreadet sein, man kann jetzt hier aus der Mücke einen Elefanten machen und man kann viel mehr reininterpretieren, als da ist. Und das möchte ich auch vorweg natürlich so klarstellen, dass wir jetzt hier nicht, also keine Ahnung, Clickbait-mäßig sagen, oh, die Post-Mania-Fehde steht schon und so. Das muss überhaupt nichts bedeuten. Bei WWE ändern sich Pläne von heute auf morgen und wir wissen nicht mal, ob da überhaupt irgendwas geplant ist mit Travis Scott. Aber das Timing erschien uns doch zumindest auffällig, mein lieber Chris. Ich habe jetzt mal so ein bisschen in die Kristallkugel geschaut. Ich kann es nicht so richtig deuten. Wird da wirklich schon eine Fehde angedeutet? Wird Travis Scott involviert in das WrestleMania-Segment? Wie wollen wir damit irgendwie umgehen? Ja, also ich glaube, Cody ist ja sehr gut darin, der WWE-Promo-Guide zu sein, um ein bisschen noch Tickets zu verkaufen für Mania. Ich denke, da wird so eine Aussage sicherlich aushelfen. Ob ich an ein Match glaube mit Travis Scott, würde ich eher Nein sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in der Zukunft irgendwann Travis Scott ein Match bestreitet. Ich denke, WWE ist da nicht mal mehr so abgeneigt. Bad Bunny hat gezeigt, dass man singen und wrestlen kann, wenn man wirklich will. Aber man muss es halt wirklich wollen. Und ich glaube, die letzten Prominenten, die in den Ring gestiegen sind, haben auch eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Allen voran wahrscheinlich Logan Paul. Stephen Amell, glaube ich, wird da auch immer sehr gern genannt, aber das ist doch schon ein bisschen länger her, glaube ich. Aber ja, sowas ist auf jeden Fall möglich. Travis Scott, schwer zu sagen, also sein Spot bei der Elimination Chamber, ich bin mir nicht ganz sicher, was geplant war. Ich glaube eigentlich, er hätte ihn festhalten sollen und dann hätte Rocky Cody auspeitschen sollen, wie er es eh gemacht hat, aber dann hat er einfach mal zugeschlagen und dann eine Verletzung verursacht und ich glaube, Wrestler haben sehr gern dieses eine Wort, he's getting his receipt und vielleicht ist da noch ein bisschen was dahinter, dass er ihm jetzt eine verpassen kann im Rahmen eines WWE-Matches, wo vielleicht die Anwälte dann nichts sagen können. Aber ich denke, es ist Promo-Arbeit und ich glaube, wir sehen Travis Scott bei Mania, wobei ich hier echt nochmal bis zu unserer Preview überlege, ob ich daran glaube, dass überhaupt Travis Scott oder The Rock in diesem Match dabei sein werden. Also ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Aber eine Involvierung scheint mir auf jeden Fall möglich. Ich denke, die WWE und dieses Genre an Musik scheint ja im Moment sehr gut zu funktionieren. Ich bin eigentlich überrascht, dass der Kollege, jetzt entfällt mir sein Name, The Weeknd, sind das die ständig die WrestleMania-Songs zu verwenden? Ja, ich glaube, Weeknd hat in den letzten 8 Jahren 7 Mania-Songs gehabt, gefühlt. Ja. Schau, ich fand ein Lied von ihm ganz gut, die anderen 6 fand ich irgendwie nicht so gut. Und ich finde dieses auch eher langweilig, aber ich bin eher der Rock-Guy. Also ich bin eher so, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, letztes Jahr Mania 19 Review gemacht. Da war sehr gute Musik. Aber ja, gut, soll ja kein Musikpodcast werden. Aber Wer in war denn das? War Oli. das Drowning Pool? Ich weiß gar nicht, wer da Ja, überhaupt genau, aber war. die Art von Musik, das ist eher meins, muss ich sagen. Limp Bizkit und alles, das ist so mein Theme-Song, wenn es darum geht, Mania zu promoten. Aber die Zahlen sprechen für Weeknd und für Travis Scott. Und ich würde mal behaupten, eine Involvierung früher oder später wird es geben. Ich denke mal, wenn er ein Match will, kriegt er das. Aber ich sehe es irgendwie nicht in naher Zukunft. So würde ich es mal beantworten. Ja, ich denke tatsächlich auch, dass wir Travis Scott hier irgendwie in das Mania-Match Cody und Cena integriert bekommen und dass ein Match durchaus denkbar ist irgendwann, aber muss man mal sehen. Das wird ja auch eher so eine Promokiste mit Bad Bunny, hat sehr großartig geklappt. Logan Paul ist Regular geworden, gut, das ist jetzt kein Sänger, sondern YouTube-Influencer oder wie man das auch heutzutage nennt. Also ich könnte mir auch, das wäre zum Beispiel ein Mania-Match, das ich ganz interessant gefunden hätte, Travis Scott gegen Logan Paul, eine der wenigen Paarungen mit Logan Paul, auf die ich Bock, oder Bad Bunny gegen Logan Paul, das wäre vielleicht auch ganz, ganz putzig gewesen. Aber jetzt geht ja Logan Paul wohl gegen Styles, oh Gott, ich schlafe jetzt schon ein. Aber darüber sprechen wir gleich. Wir mussten ja, wie gesagt, was heißt wir mussten, wir wollten ganz gerne diese Opening News diesmal wieder bringen und da haben wir doch mal gesagt, nehmen wir doch mal ein bisschen jetzt aktuelle Popmusik mit rein. Denn ja, war ja sonst nichts los. Vielleicht ist doch noch was Besseres los gewesen, aber dann haben wir es übersehen. Deswegen schimpft uns aus in den Kommentaren oder lächelt milde drüber hinweg. Und damit kommen wir zu den Weeklies. Wir haben ja gesagt, ein bisschen Musik ist reingekommen. Stichwort Popmusik. Also ein bisschen Musik ist auch in die Road reingekommen. Zumindest stellenweise. Manchmal auch nicht so wirklich, muss man sagen. Und wo jetzt für mich nicht so viel Musik reingekommen ist bei der letzten Smackdown-Ausgabe, war erstmal das Opening-Segment zwischen Randy Orton und Cody Rhodes. Also, ich kann dieses Cody Rhodes-Gesinge nicht ertragen, aber das ist mein persönliches Problem. Man kann es positiv wenden, die Halle war sehr begeistert von Cody und hat sich wieder mal selbst gefeiert. Ich sage auch das an dieser Stelle sehr gern. Das habe ich damals in Frankreich auch gesagt. Mir persönlich war es wieder too much. Es war too much, weil es dieses Cody-Segment, da hat es sehr, sehr gut gepasst. Ich greife mal kurz vor aufs Endsegment. Da hat es mich gelinde gesagt stellenweise abgefuckt. Aber das ist mein privates Problem. Wir können nachher würde ich gerne mit Chris auch nochmal drüber sprechen, über dieses Thema. Wir waren damals in Frankreich auch beide mit so ein bisschen, super, was die Fans machen, aber ist es nicht vielleicht ein Tick too much? Ist immer Geschmacksfrage. So, hier haben die Fans auf jeden Fall Cody sehr gefeiert und Randy haben sie natürlich auch gefeiert. Das ist ja klar. Und dann gab es eine Promo. Und was Randy da gemacht hat, war erfrischend fürchterlich, fand ich. Also, er hat sie klang wirklich nicht gut, also inhaltlich. Wie Randy sie delivered hat, ja, war so nett, will ich mal sagen, aber uiuiui, was er da rausgehauen hat. Ja, also Cody, ich muss sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin, was du hier gemacht hast. Auch wie die Fans jetzt mitgehen und was aus der WWE geworden ist und so, das liegt zu 90%. Hat er 90 oder 99? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall zu 90% plus X, soweit nenne ich mich aus dem Fenster. Das liegt so, sieht alles an dir, was du da gemacht hast. Du hast Roman Reigns bei WrestleMania besiegt. Du hast für die Ticketverkäufe gesorgt, dass die angestiegen sind. Die Hallen sind voll, das Merchandise geht. Die Leute finden WWE wieder toll und das liegt zu über 90% an dir. Ach, ich bin so stolz auf dich. Uralb. Ja, also gut, okay. Das sagen Faces ja, wenn sie gerade belanglos drauf sind und nicht viel sonst haben. Ja, kann man positiv sehen, kann man negativ sehen. Ich finde solche Segmente von Orten immer ziemlich schwierig, weil sie sehr weichgespült sind und da kann ich gar nichts mit anfangen. Bevor die beiden sich dann aber zu sehr gekuschelt haben, hat Orton gesagt, ach ja, trotz allem Stolz, den ich für dich hege, oder allen Stolzes, ich weiß gar nicht, wie der richtige grammatische Fall ist, trotz dieses Stolzes auf jeden Fall, möchte ich dir auch deutlich machen, dass ich gerne Titel Nummer 15 hätte. Und deswegen werde ich mich um dich bemühen, sprich um ein Titelmatch gegen Cody für Orton nach WrestleMania. Das war ja ein Match, das Chris und ich eigentlich im Vorfeld von WrestleMania schon erwartet hätten. Aber Lou deutet Orton sowas an für nach WrestleMania. Das fand Drew McIntyre überhaupt nicht gut, der rauskam und meinte, hehe, also das kann ja wohl nicht sein. Eigentlich müsste ich doch langsam mal ein Titelmatch kriegen. Da mal auf, ich habe alles verloren, hat er jetzt nicht gesagt. Aber fand ich ganz süß, der Temu Undertaker hat das alles bisher ruiniert. Und egal, ich werde trotzdem derjenige sein, der Cody den Titel abnimmt. Ich habe milde gelächelt. Die Fans fanden es gut. Also wenig überraschend war Drew hier sehr over. Die Fans sind sehr mitgegangen mit ihm. Aber bevor das ganze Gesülze zu weit weitergegangen wäre, hat Cody genug gehabt, hat sich auf den Boden plumpsen lassen und seinen typischen Fistbump da rausgehauen. Und fast hätte auch noch Orton den von den Fans geforderten RKO durchgebracht. Angesetzt wurde er, aber McIntyre konnte sich befreien davon. Eigentlich ist so ein RKO zu kontern überhaupt nicht schwer. Also er ist schwerer zu zählen, als ihn zu blocken eigentlich. Und das hat uns hier McIntyre sehr schön gezeigt und ist dann auch ja, gegangen, hatte keinen Bock mehr. Ja, Chris, das war bieder. Ja, du hast gut zusammengefasst. Ja, also ja. Die Situation ist für mich die, wie wir sie letzte Woche schon zusammengefasst haben. Also ich persönlich, wenn ich WWE Champion wäre und ein Babyface, ich würde alles tun, dass ich nicht in solchen Segmenten bin, wo ich gepraised werde. Und auch in dieser Art und Weise von Orton. Das war ja, mir tut's weh irgendwie, ich bin ja irgendwo Orton-Fan, aber er war so tief in Codys Arsch drin, dass ich ihn fast gar nicht erkannt habe, ja. Ich frage mich auch, wer sich entscheidet für solche Segmente. Also es muss auch für Orton, glaube ich, er hat ja seine Bad Vergangenheit hinter sich. Er ist ja erwachsen, mehrfacher Papa und er hat auch in diversen Interviews gesagt, dass er ein bisschen zu hart übertrieben hat in seiner Jugend. Aber dieses Skript in die Hand gedrückt zu bekommen, wäre ich auch so, boah, Mann, Alter, wirklich weichgespült, Alter, Apex Predator, mein Arsch, ja. Und wenn ich Cody wäre, hätte ich auch gesagt, warum muss das sein, Leute? Das ist super gefährlich, Alter. Aber wir haben auch gesagt, keine Ahnung, die Fans lieben es, feiern es und feiern Cody Rhodes und es tut ihm nichts. Also ich weiß nicht, ich mag solche Segmente überhaupt nicht. Wie heißt das? Beräucherung, irgendwie sowas, keine Ahnung, bin auch schon müde. Die Delivery, ja. Du meinst Selbstbeweihräucherung. Ja, genau. Beräucherung ist auch geil. Das muss Beräucherung. Das also heute werden die Aale geräuchert. Das nee, nicht cool. Vielen Dank. Wir sind ja beide heute ein bisschen tüdeliger. Ja, wirklich. Es ist schon 18 Uhr, bitte. Ist ja bald Zeit fürs Bett. Bei uns ja. Wir sind schon altersmüde. Ja. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, woher das Segment herkommt. Das hätte ich anderweitig genutzt, bin aber trotzdem noch immer sehr interessiert an der Reaktion der Fans dahingehend. Von daher auch irgendwo ein spannender Faktor natürlich. Drew hat das dann gesprengt und hat erneut die Wahrheit gesagt in vielen Hinsichten. Und einen coolen Satz hat er gesagt, I'm still the only champion UK ever had. Das war geil, Da hat er einen riesen Pop bekommen. Und da ist halt wieder so meine Drew McIntyre-Aktie ein bisschen gestiegen, aber ja, du hast schon gesagt, ich denke, das Thema ist ein WrestleMania-Match gegen Damian Priest und so viele Niederlagen. Das waren so viele Niederlagen. Es ist, und seine Art zu wrestlen, ja, das fehlt dann einfach für den nächsten großen Schritt. Aber ja, das Segment war einfach nichts für mich, für Cody und Orton. Super, Fans auf jeden Fall sehr nett, denn Bruderliebe, das kennt jeder, ist ja auch was Schönes. Und die beiden haben ja eine Vergangenheit und ich persönlich hoffe spätestens, denn die Fehde wird es geben, dass wir dann doch nochmal so Orton 09 sehen in einer Fehde gegen Cody Rhodes, wo er dann nicht sagt, ich liebe dich, ach ja, ich will den Titel, sondern eher das macht, was Gunther gemacht hat bei Monday Night Raw, aber dazu kommen wir noch. Ja, zumal, wenn du hast die Vergangenheit angesprochen, mich würde mal interessieren, also 2009 war Cody ja sein Sklave, in Anführungszeichen. Ja, genau, ne? Also mit der Legacy und Ted DiBiase Junior noch die drei. Aber deswegen, ich weiß auch nicht, wie die privat so sind, ne? Ob die wirklich da über Storyline hinaus sich schätzen und so, das kann ich bei Orten immer schwer einschätzen. Ich könnte es mir sogar vorstellen, tatsächlich, dass die irgendwie sich privat auch kennen. Aber gut, wir wissen es nicht, ist auch müßig, drüber zu philosophieren. Die Feder auf jeden Fall, was immer hier jetzt gerade aufgekickt ist oder auch nicht, das war ein bisschen mau. Und ja, gut, dass Orton dann nochmal das Titelmatch kriegt, ist auch okay. Chris und ich haben gesagt, er ist nicht mehr im Main Event, er gehört da auch in der Form wohl nicht mehr hin. Aber nochmal ein Titelmatch, um dieser ganzen Legacy sozusagen, kann man ja auch wirklich jetzt in dem Sinne so verwenden, das Wort, um der Legacy willen, ist dann schon okay. Aber es hat natürlich Übergangsgegner auf der Stirn stehen und das ist auch in Ordnung, muss es geben. Mir gibt es nichts, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, oh doch, ist doch schon ganz interessant, mal gucken, was sie da machen. Absolut legitim, denke ich auch. Was die englische Crowd so bieten kann, haben wir gesehen beim ersten Match, nämlich die Tag Team Championship, die Street Profits gegen Pretty Deadly. Und Pretty Deadly waren ja letzte Woche schon auch am Ring, aber da hat man gesagt, nee, geht mal weg, ihr seid von Number One Contender, aber heute nicht. In England ist es vielleicht besser wegen des Pops und genauso war es ja auch. Holy, waren die over. Also hat mich richtig gefreut. Auch die Pretty Deadly Chants kamen. Bei jeder guten Aktion war die Halle aber sowas von steil. Das hat mich riesig gefreut. Solche Reaktionen werden sie nie wieder kriegen, zumindest nicht in Amerika. War richtig gut. Die Halle war auch total gesilenced, als dann nach knapp 8 Minuten dieser Doomsday-Blockbuster durchging. War flott. Also, das kann man sich wirklich angucken, dieses Match. Was mich jetzt auch nicht wundert, weil die Street Profits sowieso wieder on top of their game zu sein scheinen. Und Pretty Deadly sind jetzt so schlecht, nur auch beileibe nicht. Und dann noch vor dieser Crowd, das kann man sich angucken, war in Ordnung. Ich finde es übrigens auch richtig gut, dass Street Profits hier clean gewonnen haben. Das war wirklich so ein Crowd-Silencer, der aber absolut legit war. Und ich mag solche Sachen. Ich finde das gut, wenn dann die Heels clean gewinnen, auch wenn es Fan-Favorites sind. Man muss nicht immer durch so einen Abfuck-Sieg gewinnen. Lass sie clean gewinnen. Und ja, flottes Match. Ich nehme mal das zweite Match da noch mit dazu, weil das war dann irgendwie mehr oder weniger eher so da. Secret Service heißen sie jetzt. Piper Niven und Elba Fire. Tracy Green war auch da gegen Kane Carter und Katana Chance. Ja, war dann so da. Also hat auch keinen wirklich gejuckt. Aber Street Profits gegen Pretty Deadly hat mir eigentlich in vielerlei Hinsicht sehr gefallen, lieber Chris. Ja, wir haben die Tag Team Division zu Recht, würde ich mal behaupten, in den letzten Wochen gelobt. Passiert ja sehr viel drumherum tatsächlich, wo man eigentlich hätte davon ausgehen können, dass Triple H's Gedanken nicht so auf die Tag Team Division fallen. Aber in dem Fall hat er hoffentlich das Talent erkannt. Ich denke, Pretty Deadly haben wir ja auch sehr, sehr frühzeitig schon gelobt und die beiden haben hier geliefert. Mich freut auch sowas. Also natürlich die Hometown-Geschichten sind bei sowas sehr gut und ich finde es auch ordentlich, dass die WWE das dieses Mal in Europa, nachdem ja auch das aufgezeichnet wurde, für sich beansprucht hat. Also da war ja auch Axiom drin und bei Raw kamen sie ja auch Catch Republic. Warum nicht sowas nutzen? Wenn du die Halle einfach heißer kriegst und einen Pop generierst, ist das ja schön. Natürlich für diese Superstars wird es wohl bis zum nächsten Jahr, wenn sie wieder in Europa sein sollten, das letzte Mal sein. Aber man kann ja in Amerika die auch entsprechend pushen. Und ich denke, viele konnten sich hier gut beweisen. Pretty Deadly schon länger und vielleicht ist das so ein Anstoß für bessere Zeiten. Ich würde Pretty Deadly auch gerne die Tag Team Titel sehen, aber Street Profits, das passt. Das ist im Moment wrestlerisch und von der Performance her, vom Auftreten, eigentlich genau das, was sie unter Bobby Lashley hätten schon sein sollen. Ja. Es hat leider gedauert und ich hätte schon gedacht, dass ich da gar nichts mehr empfinde oder fühle. Und die haben mir das Gegenteil bewiesen. Ich bin da irgendwie schon wieder Fan geworden, vor allem Montez Ford. Und ja, ich hoffe jetzt auf einen coolen Platz bei der Mania Card. Ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich hoffe auf ein cooles Match. Erwarte hier auch noch eine Multi-Man-Geschichte, aber alles in allem, wenn ich jetzt mal über WrestleMania hinwegblicke, erhoffe ich dann doch in der Tag-Team-Szene, vor allem bei SmackDown, noch Besseres. Und ich glaube, das darf man auch, denn ich diese Superstars, das Talent, das ist absurd und geht nicht nur von Wrestling, geht über das Gimmick hinaus. Und ich glaube, da könnte man viel exploren und ich hoffe, dass man denen vielleicht auch mal so die Ketten abnimmt und vielleicht auch in Amerika mal schaut, dass man Sachen macht, die man nur in Europa macht, um einfach mal die Gewässer zu testen. Vor allen Dingen, weil die Street Profits, wo du es eben angesprochen hast, da ist noch was passiert, dass der gute Chris da wieder was fühlt. Sie haben auch tatsächlich jetzt einen Coolness-Faktor dazu bekommen mit diesem Gimmickwechsel. Ich finde sie auch deutlich cooler als bei ihrem ersten Titelrun. Dieses Rumgehüpfe mit den Popcornbechern oder was das da, Cola-Bechern, was das, ich habe das schon wieder vollkommen verdrängt. Also mittlerweile wirken sie auch wirklich cool, also entschlossen, wir wollen gewinnen, wir wissen, was wir können, wir waren am Zweifeln und mussten uns und so weiter und so fort. Das steht denen wirklich gut und da ist das richtige Team jetzt auch Champion und ich finde es auch super, dass sie dann jetzt gewinnen vor der Home-Crowd von Pretty Deadly. Das ist sowas, was zwischen den Zeilen passiert. Das kannst du auch nicht groß in eine Storyline packen, aber solche Siege, finde ich, die machen das Team auch cooler. Und Pretty Deadly, Chris und ich mögen sie ja, muss man auch ganz deutlich sagen, dass das ist wohl kein Superstar-Material in Amerika. Das wird nicht funktionieren. Sie hätten damals eine Zeit lang funktionieren können. Oh, Chris, wo war das denn nochmal mit Tiffany? War es sogar mit Tiffany und Nia? Ja, wo sie mit Tiffany und Nia Jax da rumgetüdelt haben. Genau. Da hätte man was mitmachen können. Man hat es leider nicht weiter fortgeführt und nun sind sie auf sich alleine gestellt. Also ich glaube, du wirst sie nicht overkriegen in Amerika. Ich will es nicht ausschließen, weil sie ja charismatisch sind. Aber das ist, was du in Amerika overbekommst im Zweifel. Und deswegen finde ich das, was hier gelaufen ist, eigentlich völlig richtig. Ja. Dann gab es ja die States Championship auch noch. Braun Strowman hatte sich ja als Number One Contender durchgesetzt und trat gegen LA Knight an. Das Ganze war nach 6,5 Minuten vorbei. Nicht, weil es irgendwie einen Pinfall oder so gegeben hätte, sondern weil Jacob Fatu mal wieder aus dem Publikum angelaufen kam und Braun Strowman angegriffen und auch platt gemacht hat. Das war also ein DQ-Sieg für Braun, der bringt ihm gerade mal gar nichts. Und es ging ja auch nur darum, hier die Fehde zwischen, und damit wird es immer konkreter, zwischen Braun und Jacob für Mania aufzubauen. Dazu allerdings, ist das letzte Wort allerdings noch gar nicht gesprochen. Wie ging es denn weiter? Jacob kam, hat da wie immer aufgeräumt. Auch ein neues Outfit hatte er irgendwie an. Das sah anders aus als sonst. Muss mal gucken, wie das da weitergeht. Zumindest wirkt es auf mich ziemlich neu. Und hat dann seine Moonsault gegen Strowman rausgeballert. Diesmal waren es nur zwei. Dann ist er weggegangen. Ich nehme mal das nächste Backstage-Segment dann auch gleich dazu, denn Jacob wurde Backstage von Solo angesprochen und dieses Segment fand ich stark, denn Solo war nicht so begeistert von dem, was Jacob da wieder gemacht hat, dass er da einfach wieder rausgelaufen ist und man wollte ihn so ein bisschen wieder einfangen, so wir müssen zusammenstehen und was ist denn da los und so. Und Solo war sau cool. Solo hat gesagt, also, was ist hier überhaupt los? Und hat auch dann zu Tama Tonga gesagt, hey, Vorsicht, ruhig Blut, mein Freund. Aber eins garantiere ich euch, wenn es um Strowman geht, werde ich, glaube ich, der Last Man Standing oder er wird derjenige sein, der steht. Das kriege ich schon hin. Und das werde ich hinbekommen, mit euch oder ohne euch. Und dann ist er gegangen. Ich weiß nicht, wo das hin soll. Aber ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber das fühlte sich, Chris, ein bisschen blattleidig an wieder. Ja, ist ganz witzig. Ich habe mir eigentlich dieses Segment so auch ein bisschen genauer angesehen und habe so gedacht, ja gut, das behalte ich ein bisschen da für mich, weil der Rest halt etwas müde wirkt und ich in den letzten Wochen auch etwas sehr enttäuscht war. Und ich habe mir auch schwer getan, Worte zu finden, weil es für mich irgendwie so eine Box ist, die du aufmachst und drin ist nichts. Aber die Box ist so schön verpackt, schönes Geschenk. Und ich glaube, dass die WWE gut daran tun würde, wenn sie diese Bloodline-Zutaten oder diesen Geschmackston Bloodline immer wieder so hineinführen in diese Ja, Superstars. Und ich denke, ohne mich immer wieder zu wiederholen, aber es ist mir halt wichtig genug, Solo und Jacob sind vom Gimmick beziehungsweise von den Credentials einfach richtig gut aufgestellt. Und wenn du ihnen, glaube ich, für mich auch bessere Gegner gibst und man nur nicht so leicht untergeht in einer sehr ja, stark besetzten Mania um sie herum, dann kann das deutlich besser werden. Und ich hoffe auch, dass wenn dieser ganze Nebel um Cena, Rocky, Punk, Roman etwas weggeht, dass man da vielleicht auch die Aufmerksamkeit wieder drauf richtet. Weil ich denke, man hat es nicht lange genug geschafft, Solo gut darzustellen. Und aus Jacob hat man, finde ich, dann auch eher einen Mix aus Ausschlachten und dann einfach komplett das Gegenteil wie in der Vorwoche. Deswegen so ein Mix, Booking-Mix, das ihnen wehgetan hat. Aber hier dieses Segment, ja, das kann man auf jeden Fall also jedem auch empfehlen. So ein bisschen vielleicht Nostalgie, das zurückkommt. Ich hoffe, wir werden langfristig nicht über dieses Segment sprechen, wie wir es über Baron Corbin und den Panzer gemacht haben, wo dann Corbin entlassen wurde, sondern dass man irgendwie sagt, okay, schau, das ist etwas, wo Magie entsteht und auch wenn vielleicht die Fans oder ob man glaubt, dass die Fans genug von der Bloodline haben, kann man hier einfach nur den Ton nehmen einer Bloodline-Story und die beiden auf den Weg bringen. Für mich, wenn du sie jetzt in einem Singles-Match aufeinander stellst, wäre es irgendwie mau, weil man, glaube ich, hätte länger daran arbeiten müssen. Aber man kann mich noch überzeugen. Drei SmackDown-Ausgaben, wenn sie jetzt implodieren, die beiden, dieses Morgen, kannst du das gut hinbekommen. Und dann ja, kommt es auf die Platzierung auf der Card an. Und wie gesagt, ich habe Bock auf das Match. Aber meine Gedanken gehen direkt in die Zukunft, weil ich irgendwo beide gern habe. Also ich weiß nicht, ich möchte Solo da nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Auch wenn Jacob hier natürlich so wie der absolut nächste Super-Champion-Heel aussieht, liegt halt an WWE. Im Moment befürchte ich nicht, dass man diesen Tenor weiter anschlagen wird, was sehr schade ist. Aber es zeigt, dass dieses Rezept zumindest bei mir und offenbar auch bei dir noch immer tadellos funktioniert. Ja, weil wir Jacob eben klasse finden. Und die alte Bloodline war ja auch jetzt, die neue Bloodline, hat sich ja auch natürlich immer mehr, aus unserer Sicht zumindest, entwickelt. Auf zwei Sachen würde ich gerne eingehen, die du angesprochen hast. Einmal den Vergleich zu Baron Corbin. Ich finde, zum einen hinkt der ein bisschen, weil danach ja noch ein Push kam für Baron Corbin. Also das Segment ist für mich immer noch eins der besten überhaupt. Das gucke ich mir immer wieder mal an, tatsächlich. Aber WWE hat es ja auch bei Corbin völlig vergeigt. Corbin hat ja ein kleines Momentum gehabt durch diese Homeless-Geschichte. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn im Lotto gewinnen lassen oder irgendwie in Las Vegas gewinnen lassen und zum dusseligen Happy Corbin Heel gemacht. Das Ding war erledigt nach dem ersten Auftritt. Also da hat man es geschafft, dass Corbin seine Stärken ausspielen konnte und Momentum gehabt hat. Und dann haben sie es mit dem dusseligsten Gimmick ever gleich zerstört. Deswegen hoffe ich mal, dass das hier auf Jacob überhaupt nicht zutrifft. Eine Parallele erkenne ich aber trotzdem auch, denn es wirkt bei Jacob für mich, als ob man ihn auf den Weg bringt, ohne zu wissen, was das Ziel überhaupt sein soll. Jacob hat ihn, wie Chris auch schon mal sagte, so ähnlich wie bei LA Knight. WWE hat ihn jetzt entdeckt, blöd, ja, und dann müssen wir ihn jetzt pushen und nach oben bringen. Aber wo es hingehen soll, das weiß man bei Jacob vielleicht genauso wenig wie bei LA Knight. Und das wäre natürlich ein Problem. Also bei LA Knight, wie man es damals wusste, als der heiß war und overgekommen ist. Aber ich weiß nicht, wo es für Jacob hingeht. Ich weiß nur, dass die Tension zwischen Jacob und Solo, auch mit Tamatonga, der das super macht, finde ich, dass das für mich funktioniert. Und wenn es zu dem Singles-Match kommt, dass das tatsächlich, obwohl es so ein ja, so Nostalgie-Act in Anführungszeichen schon ist, dass es für mich eins der interessantesten Matches oder der interessanteren Matches ist, die da auf der Card sein können. Und deswegen noch ein paar von diesen Videosegmenten, dann kaufe ich das. Wie viel mir das wert ist, wenn ich es kaufe, ist eine andere Geschichte. Aber ich kaufe es eher als so manches andere Match. Und bin mal gespannt. Ich kaufe es zum Beispiel deutlich eher als Jade Cargill gegen Naomi. Das war, ja, was war das? Das war fürchterlich, ja, oder zumindest belanglos. Naomi kriegt ein Videosegment, was per se nicht die beste Entscheidung ist. Und Ich weiß gar nicht, was sie da überhaupt erzählt hat. Es fiel mir wirklich schwer, da so zu tun, als ob ich zuhören würde. Also, ja, was hat sie denn gesagt? Also eigentlich hat sie uns nur deutlich gemacht, dass sie bisher ja immer auf der Seite der Sonnenkinder war, der netten Mädels. Und jetzt habe sie sich aber neu erfunden, weil sie immer im Schatten stand und jetzt reicht's. Also ich habe nicht mal eine Ahnung, was sie da erzählt hat. Es war so belanglos, dass sie jetzt die Böse ist sozusagen. Hat dann auch eingegriffen gegen BFAP war das, glaube ich, vor dem Match gegen Lotte, genau. Gegen BFAP und Michelle. Michelle hat ja dann das Match gegen Lotte gehabt und das hat sie dann auch im Figure 8 verloren. Danach, wie üblich, fürchterliches Interview mit Tiffany Stratton. Also hier hat man quasi zwei Fäden kombiniert, mit denen Chris und ich jetzt nicht so warm geworden sind bisher. Damit meine ich Lotte und Tiffany. Beziehungsweise die wir für einen völligen Autounfall halten. Damit meine ich Jade und Naomi. Aber meine Güte, Jade gegen Naomi wird ein Mania-Match. Und Naomi bekommt hier Vignetten, um ja, gehypt zu werden. Und ich finde das alleine schon fraglose Gesichter hinterlassen, zumindest bei mir. Aber Chris, wir haben darüber letztes Mal gesprochen, wir müssen es auch nicht zu weit ausführen. Aber meine Güte, erzähl du mir was über dieses Naomi-Segment. Vielleicht bin ich auch wieder zu streng oder so. Aber Mann, war das weak. Du, ja, ich habe es mir auch angeschaut. Es ist für mich das einzige Positive, dass man sich bei WWE traut, Leuten ein Gimmick-Change zu geben, wo man es sich halt nicht erwartet. Also klar, Cena allen voran, aber Naomi ist, glaube ich, auch immer so ein Babyface in meiner Wahrnehmung gewesen. Und ich finde es eigentlich nicht so schlecht, dass man hier was Neues probiert. Allerdings finde ich, dass sie, wenn wir über Overachiever hin und wieder sprechen, das haben wir, glaube ich, im Rahmen von Alexa Bliss auch gemacht, dass sie für mich allen voransteht. Ja, ja. Also mir tut es auch irgendwie leid für Naomi-Fans, das ist meine persönliche Meinung. Ich fand sie im Ring nie wirklich gut und die Promos fand ich, ja, eigentlich auch nicht wirklich. Aber immerhin besser als Cameron, kann man sagen. Ja, definitiv. Also wenn man das jetzt das Tag Team hernimmt, wo sie mit wie hieß er nochmal? Brodus Clay? Brodus, ja. Ja. Getanzt haben, hat sie natürlich mehr draus gemacht und sie war auch schon damals die talentiertere, definitely. Deswegen frage ich mich schon, also finde ich das gut, dass man hier ein bisschen sich was traut, aber es ist einfach für mich ein Talent, nicht genug Talent da. Fertig ist ja auch okay. Für mich bitter für Naomi, für Jade Cargill ist, dass du eigentlich sehr gut aus der Affäre hättest rausgehen können, indem du diese ganze Fehde anders auflöst, indem du sagst, okay, Bianca war die, die Jade attackiert hat, weil, keine Ahnung, sie ist eifersüchtig, weil jetzt eine, die vielleicht noch größer ist, noch stärker ist, noch einen krasseren Sixpack hat. Ja, oder sonst book Bailey da rein. Bailey hat kein Mania-Match und Bailey ist eine gute Wrestlerin. Du musst doch Jade eine gute Wrestlerin beim Mania-Match geben. Oder Bailey, ja, klar. Weil Bianca hat ja jetzt damit mit den anderen Mädels zu tun. Ich meine, ja, du hättest Io Sky Rhea als Singles-Match auch machen können und Bianca wäre dann frei für Jade. Also, ja. Aber du hast auch recht, nimm Bailey, die wird ja, glaube ich, jetzt in einem Tag-Team-Match sein, was da rausgekommen ist. So ist es einfach wieder ein Stein, den du ein bisschen in Cargills Weg hinwirfst und danach sagen alle, ja, irgendwie ist das nichts. Ja. Boah, das wird halt hart untergehen. Wenn wir jetzt, ich meine, du hast über den Flashback gesprochen, ich fand die Pace von dieser Mania ziemlich interessant. Das stinkt halt nach, das wird super untergehen. Ich weiß gar nicht, wie du das bringen kannst. Nicht mal als Opener interessiert es mich, glaube ich. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist leider zu wenig. Es ist auch zu wenig Mic-Zeit. Es ist so, man, dieses Aura-Farming, das ist so ein Wort, das habe ich im Internet kennengelernt, finde ich ganz cool. Sie hat die Aura gefarmt bei der Elimination Chamber, als sie da rauskam, ähnlich wie damals beim Rumble. Und ich war so, yes, okay, wir reden hier nicht nur Blödsinn bei diesem Podcast, sondern ich schwöre dir, da ist was dahinter. Diese Frau ist ein Superstar. Und alles danach war schlecht. Und das ist so, Warum? Was ist die Krux? Ist es einfach so, dass sie nicht gut genug ist und wir suchen uns dann immer andere Leute als Ausrede? Oder es ist einfach wirklich, dass die WWE, wie wir es auch schon besprochen haben, glaubt, sie machen hier einen fantastischen Job? Das kann nämlich auch sein, denn ich persönlich erkenne auch an den Kommentaren, dass viele Naomis Heel-Turn fantastisch empfinden, wo ich mir denke, put, wir schauen, glaube ich, nicht das gleiche Produkt. Also, ich bin allen voran enttäuscht, ich werde es auch nicht weiter ausschlachten, das Match wird schwierig, das wird auch kein gutes Match. Und da ist für mich so, an was glaubt Triple H da in diesem Match? Was ist der Ausgang? Wo ist der Fingerschnips, wo ich dann sage, okay, denn ich glaube hier, das wird nichts. Und klar, Cargill, hoffentlich wird sie gewinnen. Und dann kann man noch immer aufbauen, aber ich glaube fast gar nicht mehr dran. Ich glaube da nicht mehr dran. Nee, ich ja auch nicht. Und ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob du mich gerade akustisch hören kannst. Oh ja, ich hab eben, ja. Ja, perfekt. Ich habe ja eben gesagt, auf keinen Fall als Opener. Je länger ich da jetzt drüber nachdenke, das hat so ein bisschen nachgehalten, nachdem ich es gesagt habe bei mir im Also vielleicht musst du es sogar als Opener bringen, denn alles andere wird ja ein Letdown. Also ohne Ende. Wenn du es als Opener bringst, vielleicht geht Jade schnell over im Squash oder so. Gut, wenn du Jade als Squash da das Ding gewinnen lässt, kannst du es überall hinpacken. Da tut es nicht weh. Das ist dann überall egal. Aber vielleicht tatsächlich als Opener, die Fans sind irgendwie eh gut drauf, dann kriegen sie ihren Squash zu Beginn, sind dann immer noch besser drauf vielleicht. Also je nachdem, wie du das Match auslegst, kann es als Opener vielleicht die einzige Chance sein, wenn du da ein 10-Minuten-Match machst, dann ist es überall falsch platziert. Also egal, wo du es hinpackst. Das darf nicht mehr als 5 gehen im Normalfall. Ja, eigentlich nicht. Idealerweise musst du es in 2-3 Minuten fertig machen. Also Naomi darf vielleicht 1-2 Aktionen kriegen und dann musst du einen Deckel draufpacken. Also ja, schwierig, schwierig, schwierig. Dann hatten wir... Also auf das Miss-Segment gehe ich jetzt nicht ein. Dann hatten wir noch ein weiteres Singles-Match. Drew McIntyre trat gegen Randy Orton an. Die hatten sich ja im Anfangssegment schon ein bisschen bekaspert. Und Drew hat gewonnen. Drew hat gewonnen nach einem Claymore, aber natürlich auch nicht wirklich clean. Denn Kevin Owens tauchte kurz vor dem Matchende auf, sorgte für Ablenkung und das konnte Drew dann zum Sieg einsetzen. Also tatsächlich großer Sieg, also dass Drew hier gegen Orton gewinnt, hätte man auch auf ein Pay-Per-View packen können, jetzt war es ein Singles-Match in einer Weekly, aber auch das natürlich jetzt kein richtiges, denn Kevin Owens kam und hat dann für die Ablenkung und die Niederlage von Orton gesorgt. Danach will Orton weitermachen und Owens will weitermachen und Orton den Piledriver auf dem Kommentatorenpult verpassen. Das funktioniert aber nicht. Orton kann sich befreien. Zum 5-millionsten Mal wird der Punt-Kick angedeutet. Zum 5-millionsten Mal kann Kevin Owens fliehen. Ja, Standardaufbau, will ich mal sagen. Gefühlt auch da jede Woche das Gleiche. Wird Zeit, dass Mania kommt. Rey Fénix kommt auch bald. Wir gucken, wann er kommt. Wann er kommt. Nächste Woche kommt er. Genau, er wird sein Debüt nächste Woche feiern und ist damit, wie ursprünglich auch angedeutet, von Penta erstmal End, der ja bei Raw rumtüdelt und Ray erstmal bei SmackDown. Chris, du grätsch mich weg. Ne? Ich weiß auch nicht, wo man wegrätschen soll. Jimmy Uso gewinnt gegen The Miz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Darüber reden wir lieber ausführlicher, wenn wir über Raw reden. Denn da ging es ja gegen Gunther. Backstage, ihr seht schon, ich möchte zum Main Event kommen. Backstage hat sich dann Drew McIntyre mit Damian Priest mit Drew McIntyre angelegt, denn zuerst wurde ja im Opening-Segment Damian ein bisschen beleidigt von Drew und das lässt er doch nicht auf sich sitzen. Chokeslam auf einem Auto in die Windschutzscheibe, die ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, auch ein bisschen mehr. Und dann war endlich Main-Event-Zeit, nachdem man uns noch vorher an Cena gegen Cody das Segment letzte Woche von Raw erinnert hat. So, und bei diesem Main-Event-Segment, auf das möchte ich ein bisschen ausführlicher eingehen, gab es zwei Sachen, die mich ziemlich gestört haben. Die eine, ja, wie soll ich sagen, Hörer des Podcasts nicht wirklich überraschen dürfend, ist Rollins, der mich hier unglaublich genervt hat in jeder Hinsicht, aber das tut mir auch leid. Ich werde es gleich noch ausführlich machen, warum. Und das zweite waren die Fans. Hui, haben die mich genervt hier. Und ich sage auch gleich, in welcher Hinsicht sie mich genervt haben, aber das wollte ich kurz klarstellen. So, erstmal kam der Big Dog raus. Entschuldigung, ich sage schon wieder Big Dog, weil mir Reigns zu sehr. Wie Punk übrigens auch. Punk hat ihn ja auch nachher Big Dog genannt. Ich musste so lachen, die Crowd fand es auch ein bisschen komisch. Also war auch etwas irritiert. Aber zuerst kam der Tribal Chief raus, der OTC mit Heyman. Und so wie die Fans Cody Rhodes gesungen haben, haben sie dann auch Roman Reigns gesungen. Fand er auch ganz gut. Hat aber trotzdem charmant doch darauf hingewirkt, dass man ihn doch bitte acknowledgen sollte. Haben die Fans auch gemacht. Er fand das super. Er hat eigentlich auch nur zwei Sachen hier vorgehabt heute. Er wollte acknowledged werden, hat London ja super gemacht und er wollte einen Vertrag unterschreiben. Das macht er dann doch jetzt auch. Okay. Dann kam Rollins raus. Und das heißt für mich immer vorspielen, weil A wird sein Theme ertönen und B werden die Fans es noch lange singen, auch wenn er im Ring angekommen ist. So war es natürlich auch diesmal. Fast schon anbiedernd hat Rollins dann die alte Vergangenheit wieder auferleben lassen. Ja, vor 12 Jahren sind wir hier mit dem Helikopter gelandet, haben den Undertaker durchs Kommentatorenpult gejagt und wir haben zusammen gekämpft, wir haben zusammen gewonnen, wir haben gegeneinander gekämpft. Und dann sagte Reigns, ja Moment, mein Freund, dieses Wir ist schon lange, lange begraben. Das ist vorbei. Ich weiß auch nicht genau, was überhaupt Rollins hier zu suchen hat. Auf jeden Fall kam dann Punk. Ich glaube, er hat sogar einen größeren Punk als Reigns, weiß ich nicht, aber einen deutlich größeren als Rollins hat er bekommen. Kam an den Ring und hat erstmal eine Hommage an Roddy Piper rausgehauen. Er sei hier nur für zwei Dinge, nämlich Kaugummi zu kauen und einen Vertrag zu unterschreiben und er hat kein Kaugummi mehr. So, das war typisch Roddy Piper. Die ganz Alten werden sich erinnern. Sehr groß. Roddy Piper übrigens, so viel sei gesagt, beim Flashback auch großartig bei WrestleMania 1992. Dazu später mehr. Und da hat er was erzählt. Er hat sich bei den Fans bedankt, die 10 Jahre lang seinen Namen geschrien hätten. Hat sich den Vertrag angeguckt und wollte unterschreiben. Dann kam Heyman zu ihm, nachdem Reigns langsam schon genervt war und sagte, Wise Man, du geh doch mal hin und guck, was da Phase ist. Ich will nach Hause, so ungefähr. Und Heyman sagte, du, Punk, ich weiß, was du suchst. Es steht da. Es ist da. Es steht da, dass du WrestleMania Main Eventen wirst. CM Punk, du bist jetzt ein WrestleMania Main Eventer. Und Punk war ganz gerührt. Also was Chris und ich schon, also das war ja nun auch kein Geheimnis mehr. Wir haben es geunkt und so kam es raus, das Triple Threat wird jetzt wohl Tag 1 abschließen. Tag 2 ziemlich sicher nicht. Das wird sich Cody nicht nehmen lassen. Aber immerhin Tag 1 ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Reigns sagte, ja, Punk, ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt bei allen bedankst. Ja, er hat London gedankt, er hat Chicago gedankt, er hat gefühlt jeder Stadt in Amerika gedankt. Und Reigns war irritiert und meinte, wieso dankst du überhaupt? Du solltest bei mir dich bedanken, dass ich das möglich mache. Nur einer musste erbärmlich rumquaken, nämlich Rollins. Der meinte, das kann doch nicht sein, der hat das alles gar nicht verdient und so. Der schmeißt dann den Stuhl weg. Die Crowd war auch leicht genervt. Was labert der? Und wieder wurde mir bewusst, ach Gott, wäre es doch ein Singles-Match gewesen. Aber naja, es ist keins. Und Punk hat aber die Aufforderung von Reigns tatsächlich ernst genommen. Er hat gesagt, okay, dann bedanke ich mich. Mein lieber Tribal Chief, danke, dass du es möglich gemacht hast, dass ich Mania abschließe. Und dann kam, und das hat Punk so großartig gemacht, die Crowd hat es auch verstanden, Reigns war gut, Heyman sowieso, er sagte, ja, das ist übrigens nicht der Gefallen, der mir noch geschuldet wird. Reigns irritierter Blick zu Heyman, die Halle war verwirrt und Punk sah cool aus. Also in diesem Segment war eigentlich viel drin, es war viel Blödes und Langweiliges drin. Einmal war es Rollins, der, finde ich, völlig deplatziert hier wirkt. Also wirklich völlig deplatziert. Wenn das eine Single-Match-Storyline wäre, wäre die so heiß. Ich finde, Rollins zieht sie runter, ist Geschmacksfrage. Ja? Also alle, die sagen, nein, Rollins bringt da den Pep rein, ich will da gar nicht streiten. Kann ich auch nachvollziehen, aber es ist für mich so deplatziert. Singles-Match hätte sowas von Big-Time-Feeling. So, das Zweite, was mich nervt, immer dann bei diesem Segment, wo es eigentlich spannend war, und ich finde Roman und gerade auch Punk, vor allen Dingen natürlich Heyman, haben hier diverse Male Spannung erzeugt in diesem Segment. So Serien-Feeling. Oh, was passiert jetzt? Ich habe gemerkt, dass ich vom Fernseher dachte, oha, jetzt könnte was Spannendes passieren. Ich will jetzt wissen, was denn da jetzt genau passiert. Das haben sie bisher in dieser Fehde noch nie hingekriegt, dass sowas passiert. Jetzt haben sie es. Und was machen die Fans? Sie singen dusselig durch die Gegend. Ich dachte, oh Leute, nein, jetzt nicht. Mund halten, jetzt ist es gerade ziemlich spannend. Und da musste Punk immer erstmal warten, bis die Fans ein bisschen ihre Klappe gehalten haben. Und ja, ich weiß, Wrestling-Fans, da muss man den Moment genießen, da muss man das Leben feiern, da muss man singen, das muss alles sein. Aber ich finde, hier war es ein bisschen neben der Spur. Was ich aber, wie gesagt, großartig fand, war der Auftritt von CM Punk, die Art und Weise, wie Heyman und Reigns mit ihm interagiert haben und eben der Fakt, dass der Gefallen nicht eingelöst wurde durch die Tatsache, dass Punk jetzt den Main Event hat. Und das fand ich richtig, richtig stark. Deswegen mein Fazit, hier, wenn die Fans an bestimmten Stellen ein bisschen ruhiger gewesen wären, wenn Rollins nicht in dieser Fehde mit drin wäre, wäre sie richtig heiß. So war das Segment für mich trotzdem richtig gut. Also ich fand Punk, Reigns und Heyman, Chris, ich fand sie großartig. Ja, also für mich war das alles in allem eigentlich ein ganz gutes Segment. Das hat mir schon etwas geholfen bei dieser Paarung, die jetzt Tag 1 abschließen wird. Ich möchte auch nicht großartig nachplappern. Das Problem ist definitiv für mich auch Seth Rollins. Es ist einfach so ein Mann, der hier einfach nicht reinpasst. Ich möchte ja auch gar nicht drauf eingehen, Gimmick und in Ring. Jeder weiß, in Ring ist er sehr, sehr gut, wenn nicht einer der Besten. Das Gimmick ist einfach nichts für mich. Und fertig ist. Ich persönlich glaube auch, dass wir hier eigentlich einen sehr würdigen Abschluss gehabt hätten, wenn du sagst, okay, Punk gegen Roman, da brauchst du keinen Titel, weil es gibt da die Krux, Paul Heyman und eben dieser Gefallen. Und was die drei eben alle können, und dann zähle ich Roman auch definitiv mit hinzu, die Mimiken sind von allen ziemlich gut. Vor allem auch Roman, muss man sagen, hat da ordentlich dazu gewonnen in den letzten Jahren. Es ist auch toll, dass du eben so eine tolle Vergangenheit hast zwischen Punk und Heyman, die sehr real ist, und eben auch jetzt die zwischen Heyman und Roman Reigns, die etwas Unglaubliches miteinander geschafft haben. Und jetzt ist da eben so diese Krux, denn für wen entscheidet sich Heyman so quasi? Und das kann man schön mit hineinnehmen. Hätte man eigentlich sehr gut erzählen können Richtung Mania und auch im Main Event dann natürlich selbst, ja, ob er vielleicht für jemanden eingreift. Wie man das dann bei Mania löst, weiß ich nicht. Ich gehe trotzdem davon aus, das wird ein ganz ordentliches Match. Da wird auch Seth jetzt nicht für ein schlechteres Match sorgen, das kann er ja. Und es wird so für mich dann auch ein Abschluss, der wohl Mania-würdig ist. Ja. Ideal, glaube ich, ist es nicht, aber Roman hält seinen Rekord quasi. CM Punk bekommt sein Main Event und Seth ist auch da. Von daher gibt es für mich da gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Inhaltlich waren es ein paar coole Sachen. Den ganz großen nächsten Schritt, glaube ich, schaffen sie bei mir nicht mehr. Es ist jetzt nicht so dieses Feeling, das ich bei letztes Jahr hatte. Nicht mal annähernd, muss ich auch zugeben. Also letztes Jahr das Tag-Team-Match, auch mit Seth-Beteiligung übrigens, das war für mich nochmal eine ganz andere Stufe an Storytelling. Und das trotz ordentlicher Leistung, vor allem auch von CM Punk. Also ja, glaube ich, hat man da sich etwas irgendwo verpokert. Wo genau, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Ich müsste mir jetzt die Karte und alles genau anschauen. Ich bilde mir ein, du hast auch gemeint, wenn du Seth irgendwo anders hinsteckst, in ein Triple Threat oder in eine andere Paarung, wäre das sowohl für dieses Match als auch für das andere besser. Und das habe ich irgendwie sehr gefühlt. Also es ist jetzt nicht so, dass Seth Mania auslassen muss, aber steck ihn irgendwie in so ein Match gegen einen Neuankömmling, keine Ahnung. Man hat es ja mit Bronson Reed vorgemacht. So etwas hätte ich gefühlt bei Rollins. Und dann bleiben Punk und Roman eben im Main Event. Ja, oder das heißt, Drew gegen Damien, da hätte er, finde ich, auch für Flottheit sorgen oder können. Oder steck ihn genau da rein, damit wir da ein bisschen mehr Pace reinkriegen. Genau. Ja, super, ja. Nun ist es das. Und nach diesem Segment sage ich, weißt du was? Okay, es ist da irgendwas drin. Es gibt auch die Vergangenheit, die tausendmal erzählte zwischen Seth und Roman. Und ich bin irgendwo gespannt, habe ein bisschen Angst, dass man einen Swerve macht, wo sich dann Heyman für Seth entscheidet. Ich hoffe mal, das lässt Triple H sein. Aber es wird sicherlich auch vom Match her, aber vor allem von der Geschichtenerzählung, es wird ein Spektakel. Davon gehe ich mal absolut aus. Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall ein bisschen mehr fühlen Chris und ich diesen Main Event jetzt. Wir sind auch von Roman tatsächlich überzeugt, allerdings braucht er Heyman, finde ich, sehr extrem. Wenn Heyman nicht da wäre, wird er stellenweise, das haben wir die letzten Wochen ein, zwei Mal, finde ich, auch gesehen, wird er ein bisschen Big Dog-mäßig rüberkommen. Das hat Punk ja auch gesagt, hat ihn Big Dog genannt. Und also ich finde, man sieht in dieser Phase, wie wichtig Heyman für Reigns ist. Sehr wichtig tatsächlich. Aber er ist eben da und dann funktioniert es auch. Das war SmackDown. Bei Raw ist ja dann auch noch ein bisschen was passiert. Manches Wichtigere, manches geht so, aber der Chris hat es für uns vorbereitet. Ja, vielen Dank. Ja, Monday Night Raw startet wie in den letzten beiden Wochen mit John Cena und natürlich wieder eine lautstarke Reaktion der Fans. Er kommt in den Ring, ist bereit zu sprechen und wird unterbrochen von Cody Rhodes. Auch dieser wird lautstark bejubelt. Du hast den Song schon angesprochen. Mich nervt er irgendwie schon seit Tag 1, aber man darf ja nichts gegen die Fans sagen, deswegen lasse ich es. Und Cody hat gesagt: Oh, Cena, wir haben dir die Chance gegeben. Ja, 2 Wochen durftest du reden und irgendwie kaufe ich dir das nicht ab. Ja, also das kaufe ich. Ich glaube nicht, dass Superman tot ist. Und ich habe auch natürlich ich habe im Internet ein bisschen gelesen. Alle sagen, du wirst mich vernichten am Mikrofon. Und ja, ich habe so irgendwie das Gefühl, ich biete auch eine breite Angriffsfläche. Mit was könnten wir anfangen? Ja, er hat gesagt, er hat irgendwie so ein Lispen. Ich habe das gar nicht mitbekommen eigentlich tatsächlich. Ich höre zum ersten Mal irgendwie, dass das ein Thema ist bei Cody, dass er irgendwie ein Problem hat mit dem S. Und er hat natürlich auch Stardust angesprochen. Es muss Cena wahrscheinlich sehr wehtun, dass er gegen Stardust antreten muss bei seinem letzten Mania-Match. Was gibt es noch? Ja, das Tattoo am Nacken, das eigentlich so ein Oberarm-Tattoo sein könnte. Oder auch seine eigene Company, wo er ja quasi rausgebuht wurde, beziehungsweise rausgeworfen wurde. Am Ende glaubt er, dass Cena davon nichts verwerten wird. Er glaubt nicht, dass er das benutzen wird. Aber er kauft ihm auch nicht ab, was der Grund ist für seinen Heel-Turn. Und deswegen möchte er herausfinden, was es denn hier wirklich auf sich hat. Und jetzt gibt er Cena die Möglichkeit, ihm zu sagen, warum. Und Cena hat gesagt, ja, du hast recht, ich werde mich da jetzt nicht auf dein Niveau herablassen, definitiv nicht. Und Cena ist ja quasi bekannt dafür, dass er Talente quasi beerdigt. Und er hat gesagt, also dass er das nicht macht, denn das Einzige, was er beerdigt, ist Mittelmäßigkeit. Und das Talent, das ist er. Und das ist auch die Krux an der Geschichte, lieber Cody. Du bist für mich Mittelmäßigkeit. Ja? Man hat hier die Formel bekommen, nämlich dadurch, dass wir beide unterwegs waren damals und das Kingdom quasi hat man also jetzt John Cenas Chauffeur überlassen. Und er hat sich das Talent aus John Cenas quasi Weisheiten damals aufgesaugt und kreiert wurde eben diese Maskerade von einem mittelmäßigen Mann, der einen catchy Theme-Song hat und einen schönen Anzug. Und die Fans akzeptieren diese Mittelmäßigkeit. Und deswegen möchte John Cena bei WrestleMania ihm diesen Titel abnehmen, Nummer 17 quasi bestätigt wissen. Und dann ist er der wahre letzte WWE-Champion. Und Cody kann sich ja danach so ein Spielzeuggürtel kaufen und der Champion der Fans sein. Ja, Cody hat gesagt, gut, okay. Aber eines sei mal klar, lieber John Cena, genauso wie ich quasi hergestellt wurde, bist du auch ein hergestelltes Produkt von einem Mann, dessen Name nicht mehr genannt werden darf, Vincent Kennedy McMahon in dem Fall. Also brauchst du ja gar nicht quasi heuchlerisch so tun und mich niedermachen. Er hat dann auch gesagt, das, was ich mir auf jeden Fall nie ankreiden lassen kann, ist, dass ich nie von den Fans die Chance gehört habe, you can't wrestle. Jetzt habe ich ein bisschen, glaube ich, die Reihenfolge zusammen, quasi auseinandergebracht, aber Sinn hat nicht mehr viel Großartiges gesagt. Der eine Satz, den fand ich ganz gut. Er hat gesagt: Schau, ich habe ein ganzes Imperium aufgebaut bei der WWE. Das Einzige, was du geschafft hast, ist das Geld eines Sohnes, eines Millionärs für nichts und wieder nichts quasi auszugeben. Ja, nach diesem You Can't Wrestle Chance, da wollte sich Cena nämlich schon zurückziehen, kam er wieder in den Ring zurück. Wollte Cody eine verpassen, der Champion, der WWE-Champion, konnte ausweichen und einen Crossroads daraufhin John Cena verpassen und dieser lag dann regungslos im Ring und Cody hat die Oberhand behalten. So, das war das Segment und ich kann nur eines sagen, das kann man sich diesmal auf jeden Fall anschauen. Ja, man kann auf jeden Fall auch 8 Minuten davon spulen. Das sind einfach nur Entrances und Cody Rhodes Fangesänge. Aber der Inhalt, der ist schon mal das, was ich mir persönlich erwartet habe. Das ist Cena. Ja, das geht ein bisschen so ins Real Life. Das ist echt, das ist emotional, auch von Cody. Und am Ende hat es für mich auch wieder geholfen, dem Match mehr abzugewinnen. Ich finde es halt schade, dass man so 2 Wochen tatsächlich verschwendet hat. Ja, diese 2 Wochen davor waren pure Verschwendung. Und das war echt nicht gut und das hallt bei mir auf jeden Fall nach. Ich glaube jetzt ich meine, dass Cena jetzt nicht angekündigt ist für nächste Woche. Ich weiß gar nicht, ob er nochmal antreten wird vor Mania. Ich glaube, die Go-Home-Show ist ein heißer Kandidat. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass man noch vieles angesprochen hat. Also Cody, der auch gesagt hat, ja, ich habe keine Angst vor dir, vor deinen Mikrofonkünsten, weil er hat ja so gesagt, I know you've got more dick in your promo than in your jorts. Da musste sie noch ein bisschen lachen, grinsen. Am Ende hat sich aber eh das bestätigt. Cena hat ihn geguckt und Cena hat das geliefert, was er kann. Ich persönlich glaube, er kann sogar noch mehr. Ja? Aber deswegen, ich fühle mich bestätigt, das hätte man viel früher bringen müssen. Aber das Negative muss man hier gar nicht mehr benennen. Ich fand das ein sehr gutes Promo-Duell. Ich hoffe auf ein weiteres. Und bin dann tatsächlich auch gespannt, wie man das dann weitermachen wird, wer gewinnen wird. Also ich freue mich auf dieses Main-Event-Match und bin jetzt auch gespannt, wie du dieses Promo-Duell empfunden hast. Also für mich war es tatsächlich die mit Abstand beste Promo, die die beiden bisher abgeliefert haben. Wirklich mit Abstand. Was ich da auch süß fand, war, und das machen große Promos aus, dass da so kleine Seitenhiebe eingebaut wurden. Also so ein bisschen mit dem Kayfabe und mit der Internet-Community gespielt haben. Das fand ich richtig gut. Dass John Cena eben sagte, ja, er sei doch derjenige, der Talente immer beerdigt hätte. Das ist ja etwas, was ihm immer nachgesagt wurde. Das ist die typische Internet-Community, die er da so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Höher auf die Schippe, auf die Schaufel nimmt. Und dann, was Cody gesagt hat, ja, die Fans rufen meinen Namen. Ich wurde von ihnen ausgesucht, während du von einem Millionär im Hinterzimmer ausgesucht wurdest. Also auch ganz süß. Und auch die Fans mögen vieles gerufen haben. Sie haben nie gerufen, dass ich nicht wresteln kann. Und das war ja auch ein süßer. Also das war gut. Das haben sie beide gut gemacht. Sila worked für mich hier immer noch mit deutlich angezogener Handbremse. Ja. Aber so Ja. deutlich, das sieht man, finde ich. Also ich dachte wirklich, als er da mit dieser Schaufel anfing, mit der Beerdigungskiste, ich dachte so, jetzt werden wir sehen, ob John Cena von alleine gelassen wird oder nicht. Und er ist nicht von der Leine gelassen worden. Das wäre der Punkt gewesen, wo er Cody in der Luft hätte zerreißen können, glaube ich, wenn man ihn wirklich gelassen hätte. Aber ich finde, das macht WWE dann auch wieder gut. Das ist das Positive. Und das ist dann wieder für alle, die mit Cody nicht so viel anfangen können, dann auch wieder irgendwo eine Bestätigung. John Cena versucht hier alles, wirklich alles, um Cody gut aussehen zu lassen. Und er macht es auch, finde ich, gut. Cody macht es, finde ich, auch nicht schlecht. Das muss man ihm hier, finde ich, auch geben. Aber ich finde, Cena als Heel ist mir zu weinerlich, zu wenig dominant, zu wenig mir san mir, so wie die Bayern sagen würden. Ja. Und es ist zu sehr auf Let's look Cody strong oder was, you have to let Roman great oder so oder big oder so war das früher das Motto für Reigns und so sieht's aus, ob das Motto für Cody jetzt wäre. Und großartig, dass Cena hier Company Guy ist und das auch macht. Vielleicht nicht so großartig, wie Cena es sailt. Denn ich finde, Cena stellt sich selbst nach wie vor unter den Schatten. Da wäre so viel mehr drin. Und hier gab es mal so ein Promo-Duell, vermeintlich auf Augenhöhe. Hier gab es die wirklich coolen Seitenhiebe, die so ein Promo-Duell ausmachen. Aber ich finde, Cena ist immer noch locker, nicht im letzten Gang und er fährt immer noch mit Handbremse auf der Autobahn. Und das sieht dann nicht immer super aus. Das holpert ein bisschen, dann quallen die Reifen und irgendwann ist das Auto dann auch hin. So, das ist ein bescheuerter Vergleich, weiß ich auch, bitte ich auch um Entschuldigung. Aber das deutet zumindest so ein bisschen an, was ich meine. Denn Cody ist immer noch Cody. Und da ändert sich auch nichts. Cody ist ja auch nicht blöd und Cody ist ja auch nicht katastrophal am Mike. Das muss man dazu ja auch sagen. Aber Cody ist immer Cody. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich muss gleich nochmal bei den Usern nachprüfen. Cody ist der Cody, der auch bei AEW war und dafür wurde er am Ende ausgebuht. Der ist da bei WWE und wird seit 3 Jahren dafür bejubelt. So, aber er ist immer Cody. So. Und deswegen kannst du von ihm da auch nicht viel erwarten. Er kann so ein bisschen verschmitzt und süß, nett, charmant rüberkommen. Aber es wirkt für mich immer so, oh Gott, Cody, ist ja gut, wir kennen dich ja. Nochmal, die Fans werden super finden. Und ich werde auch nichts dagegen sagen, dass das, was Cody hier gemacht hat, gut war. Das war gut, finde ich. Das war wirklich, wirklich gut. Vielleicht sogar richtig gut. Doch, es war richtig gut. Soweit lehne ich mich auch aus dem Fenster. Aber es war eben Cody. Und es wirkt für mich so, als ob John Cena ein unglaubliches Heel-Potenzial haben könnte, er es aber nicht komplett rauslässt, weil ja entweder er kann es wirklich nicht besser und Cena performt auf seinem höchsten Niveau, dann ist es ein bisschen enttäuschend. Oder er könnte höher, lässt aber Cody stark aussehen, dann ist es für mich auch ein bisschen enttäuschend, weil es eben nicht der totale Superheel ist, aber es ist dann auch zugleich wieder gut, weil du den Champion eben stark aussehen lassen musst. So, und dieser Nachgeschmack ist da, aber was die Performance angeht, Chris, das war schon wirklich gut, ne? Auf jeden Fall, also klar, das will ich auch hervorheben, das hier wird ein Segment sein, das wird hin und wieder bei YouTube mir wahrscheinlich reingespielt werden und ich werde es mir anschauen. Aber vielleicht, weil wenn die Leute wissen wollen, was ich mehr glaube, dass Cena kann, kann man sich tatsächlich sein Promo-Duell gegen Roman Reigns damals anschauen. Ich glaube 2017. Ich glaube, das findet man eh leicht auf YouTube in voller Länge. Deswegen glaube ich auch, dass da viel mehr drin ist. Für mich persönlich, ich hätte seinen Heel-Turn noch mehr embraced, viel mehr. Und gleichzeitig, wenn ich darüber nachdenke, ich sehe die Logik dahinter, ich sehe sie, weil wenn Cena uns einen neuen Theme-Song gibt und ein neues Auftreten, gibt er uns das, was wir wollen und das will er ja nicht. Also da geht man dann schon sehr in diese Heeligkeit. Aber da spreche ich dann persönlich wieder so, naja, lass doch mal dieses, okay, wir wollen die Logik, sondern reizen wir es doch aus, der Mann ist weg am 31.12. dieses Jahres spätestens. Also hätte ich mir da viel mehr, vielleicht bekommen wir es auch. Ich persönlich glaube, man schützt Cody, ohne ihn zu nahe zu treten, weil wir, glaube, wir sind uns einig, Cody hat ja auch eine gute Rolle gemacht. Man schützt Cody und ich glaube, Cena schützt sein Profil, sein Gimmick wegen Merchandise und den ganzen Make-A-Wish-Geschichten. Glaube ich, dass er nicht ins Volle reingeht. Weil ich bin mir absolut sicher, das ist Cena zwischen zweiten und dritten Gang. Ja. Aber wir werden es nie erfahren. Vielleicht irgendwann macht er eine Biografie. Keine Ahnung, wer er Bock hat. Wir werden sehen. Aber eines sei gesagt, die Preview kommt noch, aber ich habe Bock. Ich will sehen, wie das ausgeht. Ja? Matchqualität, da sprechen wir dann bei der Preview drüber. Genau. Ja, dann ging es weiter bei Monday Night Raw mit New Day. Befinden sich mitten in ihrem Heel Run. Sind ein bisschen untergegangen, glaube ich, beim Podcast. Gibt auch viel nichts Neues zu sagen. Sie wollen die Tag-Team-Titel und haben da auch die Hometown-Heroes ein bisschen, muss man sagen, verprügelt mit Tyler Bate und Pete Dunne. Tyler Bate mit seiner Rückkehr. New Catch Republic. Danach haben sie sich einen Stare-Down mit den War Raiders geliefert. Mal schauen, es klingt halt hart nach WrestleMania Pre-Show. Wenn es die nicht gibt, schaffen sie es sogar auf die Card. Bleibt gespannt. Es ist auf jeden Fall auf dem Blatt Papier eigentlich ein gutes Match. Aber das geht halt hart unter, finde ich gerade. Also ich musste mich jetzt erstmal wieder daran erinnern, dass New Day auch heel geturnt sind und dass die War Raiders die Tag Team Champions sind. Das sieht bei SmackDown besser aus, die Tag Team Division tatsächlich. Dann sehen wir, genau, das Segment ist gut, dass das schon jetzt kommt. Du hast ja Jimmy gegen Miz schon angesprochen bei SmackDown und er hat auch einen Auftritt bei Monday Night Raw gehabt. Wir erinnern uns, letzte Woche hat er Gunther eine ordentliche Ohrfeige gegeben. Gerne nochmal anschauen, die hat so saftig gesessen, das war crazy. Ich bilde mir auch ein, dass Gunther ein bisschen überrascht war von der Härte. Hier hat Gunther gewonnen. Und, meine Damen und Herren, wir haben zum ersten Mal Profil in dieser Fehde bekommen. Jay kommt heraus und will seinem Bruder helfen, dass der rauskommt. Der ist im Sleeper nämlich eingegangen. Das hat dann zum Matchende geführt. Aber Gunther hat hier nicht genug. Er greift beide an. Jimmy kann gar nicht mehr aushelfen. Und er fesselt Jay ans Ringseil mit einer Handfessel. Ich weiß nicht, wie man diese schwarzen Dinger nennt, um ehrlich zu sein. Habe sie schon tausendmal in der Hand gehalten, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Auf jeden Fall fesselt er Jay ans Ringseil und erinnert ein bisschen an Triple H und Orton 2009, wo Orton dann Stephanie in die DDT verpasst hat und ihren Kuss gegeben hat. Und Triple H war auch mit Handschellen ans Ringseil gefesselt. Auf jeden Fall, Gunther hat Jimmy attackiert und der hat dann auch eine Platzwunde gehabt. Und das war dann schon ein krasses Visual. Denn er hat dann Jimmy wieder in den Sleeper genommen, hat ihn auch diese Ellbogenschläge verpasst, alles vor dessen Bruder. Und natürlich hat sich das Blut dann von Jimmy mit dem Schweiß von Gunther ein bisschen fusioniert und das Visual war dann natürlich krass. Gunther hier in einer absoluten Glanzform, ja, wie er Trash-Talk macht, wie er das Stiff Jimmy attackiert, wie er auf Jay blickt. Jay, muss ich sagen, so sehr ich das Segment gefeiert habe, ich kaufe es ihm halt noch immer nicht ab. Ich finde, dass seine Reaktion auf das zu schwach waren. Zeigt mir einfach, dass auch da die Grenzen sind für einen absoluten Main-Event. Aber das ist das einzig Negative, was ich dazu sagen werde. Aber es sei mir wichtig genug zu sagen, dass ich finde, dass er nicht entsprechend auf das Niveau von Gunther kommen konnte. Und ja genau, also grundsätzlich hat er ihn dann eben noch in den Sleeper genommen und hat die ganze Jahre, hilf dein Bruder, hilf ihn doch. Und er konnte es nicht und dann hat er nochmal seinen Titel genommen, Blut verschmiert, streckt er ihn in die Höhe, die Offiziellen kommen, um das Ganze dann zu schlichten und Jimmy zu helfen. Und das ist grundsätzlich das, wovon wir, glaube ich, auch die ganze Zeit reden. Und ich spreche jetzt nicht nur von der Involvierung von Blut, aber davon spreche ich nämlich auch, nachdem wir die Beschränkungen ja mittlerweile ein bisschen verringert haben, kannst du das ja super nutzen für solche Segmente und für solche Fäden, die ein bisschen Hilfe brauchen. Cena und Cody brauchen Blut grundsätzlich mal nicht. Ja? Wenn sie dürfen, hat man gesehen, perfekt. Diese Fäde braucht zum Beispiel diese Elemente, damit wir endlich von dem dämlichen Scheiß runterkommen, nämlich einem Gimmick, wo die Fans mitsingen und mittanzen und die Kommentatoren tanzen und die ganze Geschichte rund um Gunther und die Weltschwergewichts-Championship wird eigentlich komplett zu einem kindlichen Scheiß gemacht, sind wir uns mal ehrlich. Und Gunther wird dann eben vertröstet mit dämlichen Promos, die er nicht fühlt, die wir nicht fühlen, die niemand fühlt. Das ist es, was Gunther ist. Es erinnert mich ein bisschen an JBL 2004 als Heel-Champion im Anzug. Wenn es aber darauf ankommt, ist er brutal, er ist gnadenlos und jeder hasst ihn und möchte, dass er verliert. Und dahin muss Gunther ein bisschen. Er ist ein Wrestler und er hasst dieses Gimmick. Und endlich haben wir mal was bekommen. Emotionen, Brutalität und jetzt fühle ich endlich was. Ich fühle endlich was bei dieser Fehde, auch wenn, und ich muss damit leider aufhören, ich es Jay einfach nicht abkaufe, wie er da steht und versucht irgendwie so Trauer und Schmerz zu schauspielern. Es ist natürlich auch schwer, klar, es sind ja alles keine Schauspieler, es sind Wrestler, Entertainer, aber keine Ahnung, wenn du da jemand anderes hinstellst, ist das eine Goldfede, würde ich sagen. Und ich hoffe nach diesem Segment natürlich umso mehr, dass Gunther gewinnt und man diesen Weg einschreitet. Der muss jetzt nicht jeden blutig schlagen. Das Visual ist natürlich genial und wird dadurch genialer, dass es nicht jede Woche auch zu sehen ist, klar. Aber sowas kannst du mit ihm machen und das kann er und das braucht er. Und das hier war ein sehr gutes Segment. Ich habe ganz gespannt gelauscht, was der Chris dazu sagt. Ich würde dir auch tatsächlich nicht widersprechen im Großen und Ganzen. Aber ich fühle trotzdem noch nicht viel, muss ich sagen. Denn, also Blut ist so eine Sache. Blut kann eine gute Fehde besser machen. Sie kann eine gute Fehde auch runterziehen. Und genauso kann Blut eine schwache Fehde auf den Weg bringen. Oder bei einer schwachen Fehde auch überhaupt gar nichts bewirkt. Und ich weiß noch nicht, was das Blut hier bewirkt hat bei mir. Denn für Gunther war es gut, dass er diese Kanten wieder ein bisschen bekommen hat für seinen Charakter, zu seinem Charakter. Aber es wirkt für mich auch andererseits wieder ein bisschen zu, ja, die Fehde zündet nicht, wir müssen uns da jetzt irgendwas ausdenken. Ist es auch wahrscheinlich. Bitte? Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum man das gemacht hat. Das glaube ich eben auch. Das Blöde ist nur, dass ich es auch so fühle. Und das ist dann schwierig, wenn ich so fühle. Und deswegen ist Blut so ein, hat bei solchen Fäden entweder ein total wir kicken's in höhere Region Effekt. Allerdings nicht so häufig wird das, glaube ich, passieren, weil es sich viel zu oft so anfühlt, als ob man es jetzt bewusst so macht, weil man nichts Besseres mehr hat. Oder es verpufft. Und ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was es hier war. Ich muss ein bisschen wachsen lassen, dieses Blutsegment. Denn für Gunther mag es okay sein. Es tut ihm auch gut. Aber es ist ja auch personal jetzt. Und so. Es war ja klar, dass Jimmy jetzt hier zur Schlachtbank geführt werden muss, im übertragenen Sinne, damit hier Jay personal-mäßig draufkommt und involviert wird. Aber wie du gesagt hast, Jay, also das trifft es sowieso die ganze Zeit. Jay ist bemüht. Und das meine ich jetzt auch nicht im Sinne bemüht Schulnote 6, sondern er versucht es ja nun tatsächlich. Ist auch schwierig, als Yeet-Hüpfer da jetzt eine taffe, brutale Fehde aufzuziehen. Das scheitert schon beim Endtrend, um es mal so zu sagen. Ja, wie soll ich denn jetzt voller Hass und Entschlossenheit meinen Bruder rächen, wenn ich dann tausendmal Yeet sagen muss, wenn ich in die Halle komme? Das ist schwierig. Deswegen ist das Blut hier ein Faktor, wo ich nicht weiß, wie das mit dem zusammengebracht werden soll, was eben Jay so overgebracht hat. Nämlich das Rumgehüpfe und Rumgehiete und Rumgewirbel mit den Armen. So, jetzt muss er Yeeten und traurig entschlossen gucken und grimmig und aggressiv und voller Hass. Ich weiß nicht, wie ich das machen sollte, wenn ich er wäre. Zumal er eh am Mike immer so ein bisschen Probleme hat. Das heißt, ich kann damit nicht so richtig was anfangen, ehrlich gesagt, mit dem Blut hier. Es wirkt für mich einfach zu sehr, oh Gott, uns fällt jetzt nicht so richtig was ein. Oder vielleicht war es auch von Anfang an geplant. Es liegt ja auf dem Silbertablett, Jay sozusagen, Jay über Jimmy over zu bekommen und personell zu involvieren. Das ist ja, da wäre man ja blöd, wenn man das nicht schon vor ein paar Wochen sich so ausgedacht hat. Aber es fühlt sich eben einfach jetzt so nach, wir müssen die Fehde irgendwie auf Kurs bringen. Und ich kaufe es nicht. Ich kaufe es immer noch nicht. Bei Gunther so ein bisschen, aber auch da wirkt es, wir wollen den alten Gunther irgendwie jetzt hinkriegen, weil wir ihn hinkriegen wollen. Und noch nicht so ganz, als ob wir endlich den alten Gunther wieder komplett von der Leine gelassen haben. So, das muss man auch noch mal abwarten. Also ich will die Fehde noch nicht komplett abhaken. Aber für mich war das anders als zum Beispiel bei John und Cody, da war es für mich so ein bisschen so ein kleiner Turnaround. Für mich war es der Turnaround hier noch nicht. Es war deutlich, deutlich das Beste, was wir in dieser Fehde gesehen haben. Da bin ich vollkommen bei Chris. Mit Abstand war es das Beste. Und ich verstehe auch jeden Menschen, der hier jetzt geturnt ist und sagt, oh, ich bin voll investiert und will das unbedingt sehen. Ich gehöre zu dem, bei denen es noch nicht ist. Glaube auch nicht, dass man es noch hinkriegt bei mir. Aber bin auf jeden Fall bei Chris. Der Weg hier ist auch wie sie es umgesetzt haben, Jay eben mit diesem Bemüht-Prädikat, der Weg ist völlig in Ordnung. Den muss man jetzt so gehen. Nur es will für mich eben noch nicht zur totalen Euphorie-Ekstase reichen. Ja, ich meine, so verstehe mich nicht falsch. Das Match wird trotzdem eine schwierige Geschichte, glaube ich. Also Da wird auch nichts dazu bemerkt. Obwohl ich bin gespannt auf die Reaktion von Jay nächste Woche schon. Das wird so ein bisschen auch eine Krux darstellen, aber fürs Erste haben wir das auf jeden Fall mal besprochen. Ja, Judgment Day. Sie haben sich ein bisschen vertragen, Finn Balor und Dominik. Haben Backstage gesprochen. Schau, Brüder streiten ja auch hin und wieder. Und heute checken wir das gegen Balor, gegen Penta und Bron Breakker. Haben sie auch. Sie haben gewonnen und das war der erste Pinfall-Loss für Penta, ziemlich unnötig, dass man das macht, aber wir haben eh gesagt, Balor muss auch mal was gewinnen. Aber doch nicht so! Sorry, dass ich jetzt in das Wort platze. Das kannst du, also wirklich, das darfst du nicht clean enden lassen, das Ding, wenn die Heels gewinnen. Also, so sehr ich es bei Pretty Deadly gefeiert habe, ja, doch nicht hier! Penta ist over, Braun ist over. Sorry, die dürfen nicht clean verlieren. Und dann auch noch gegen die! Ja, es ist, ja, die letzten zwei Wochen fand ich jetzt nicht so gut für Penta. Alles bis dahin war richtig gut, bis hervorragend, finde ich. Und ja, es ist fast so, als hätte mit der Involvierung von Finn Balor das Ganze ein bisschen, ein paar Brocken oder ein paar Risse in der Wand hergestellt. Keine Ahnung. Aber der hat da doch auch nichts zu suchen, ganz ehrlich. Ja, es ist so, ja. Man geht auf das Fatal Four-Way Breaker, hat aus Versehen quasi Penta getroffen, okay. Aber ein Clean Pinfall-Loss gegen Finn Balor, das ist hart. Das ist so etwas, ich glaube schon, das macht was bei den Fans, auch in der Halle. Das tut weh. Das vergisst man so schnell nicht, das glaube ich auch. Deswegen, unnötig. Sowas kannst du anders für Mania aufbauen. Ich glaube, da war man auch ähnlich wie bei Gunther und Jay panisch so, Mann, die verlieren alles, niemand wird uns abkaufen, dass sie in dieses Fatal Four-Way Match können. Geben wir ihnen einen Sieg. Aber so funktioniert das halt nicht. Zumindest bei mir nicht und offenbar bei dir auch nicht. Nein, du kriegst sie doch jetzt nicht auf einmal interessant. Zwei Wochen vor Mania, weil sie jetzt irgendwie mal ein Tag-Team-Match gewinnen. Also Judgment Day ist in den letzten Wochen und Monaten so runtergerockt, dass die bei Mania eigentlich gar keine Existenzberechtigung haben. Haben sie nicht, ja, du hast vollkommen recht. Also es ist wirklich schlecht. Das Beste bei diesem Stable ist im Moment Carlito, wie er versucht, ein bisschen Raquel Rodriguez sich heranzumachen. Ja, der Sidekick. Und wenn der Sidekick das Stable rockt, dann hast du ein Problem, gelaufen. Ja, sie gehören da nicht hinein. Ich finde es schade. Von allen Konstellationen, die man hätte haben können mit Ludwig Kaiser und Sheamus, hat man Finn Balor und Dominik Mysterio genommen. Das ist so, das tut mir ein bisschen weh. Dominik könnte ich sogar erklären, wenn man mir ein bisschen Zeit gibt. Bräuchte ich viel Zeit, glaube ich. Aber Finn Balor kannst du gar nicht erklären. Niemanden auf dieser Welt. Vor allen Dingen, weil Sheamus auch noch over ist. Also, ja, Sheamus macht Spaß und ist over. Ja. Und der war jetzt die letzten Wochen gar nicht bei Raw, was auch sehr, sehr überraschend ist. Aber okay. Also man muss sagen, Kaiser ist jetzt nicht so over, aber doch Balor erst recht. Also die sind, also sorry, da ist ja Kaiser fast noch mehr over als Balor im Moment. Ja doch, ja. Ja. Also vor allem Kaiser hat ja eine ordentliche Fehde mit Penta. Das kannst du ja besser erklären als random Fan von Balor. Ja. Genau. Ja. Schwierig. Wirklich blöd und schade. Weil, das ist so bitter, ganz ehrlich. Da war viel drin. Aber gut, Chad Gable, noch immer erkrankt ein bisschen, hat auch ein Entschuldigungsschreiben, wie in der Schule damals, hat er den PS überreicht und hat gesagt, ja schade, aber du, ich werde das auf jeden Fall anerkennen und wir haben ja Glück, dass nächste Woche El Grande Americano wieder da sein wird und er wird für dich einspringen, deswegen kein Thema. Gott ist Gable gut. Also. Ich liebe seine Segmente, die sind super. Ja. Das machen sie sehr, sehr stark. Er hat auch da wieder Alpha Academy beschimpft. Sorry Leute, ich muss da wirklich nochmal sagen, Chad Gable, underrated, wahrscheinlich der underratedste Superstar in diesem Roster gerade. Da werden wir auch nicht müde. Nein, das werde ich auch jede Woche sagen, ich habe es mir jetzt vorgenommen. Dann kam Maxime Dupri und sie hat gesagt, ja, ich habe ein paar Ideen mit Natalya gesammelt für ein Tag-Team. Schwierig. Hurra. Schwierig. Darauf können wir uns nach Mania freuen. Das nächste Segment. Irgendwie war da echt nichts drin, Leute. Ich werde das auch nicht in die Länge ziehen. AJ Styles, er kommt heraus und er hat nicht viel Zeit verloren. Er hat gesagt, schau, jeder weiß, was ich hier will. Deswegen, Logan Paul, komm mal bitte heraus. Wir müssen sprechen miteinander. Der kam auch heraus. hat erstmal alle als arm beschimpft, hat gesagt, Mann, das ist irgendwie voll traurig. Dieser Typ da hat wahrscheinlich so all sein Geld hergenommen, um sich ein Front-Row-Ticket zu kaufen und dann wird er von, nur damit er von mir als poor beschimpft wird. Bei den Ticketpreisen, vielleicht stimmt das sogar. Und Styles hat gesagt, du, also ich will mich mal hier zusammenreißen, denn eigentlich so der größte Depp in der Halle bist ja du. Ja? Da hilft auch dein Ruhm und dein Geld nicht, denn alles, was hier zählt, ist Leistung und harte Arbeit. Und Logan Paul hat gesagt, ja, also... Aber nein, da war das Segment doch schon tot, oder? Da war das Segment tot, denn irgendwie interessiert das eh niemanden. Und am Ende war es so, dass sie dann, dass es zu einem Brawl gekommen ist. Der Logan Paul konnte sich quasi da durchsetzen. Und das Beste an diesem Segment war der neue Finisher von Logan Paul. Der sieht ziemlich cool aus. Der Pulverizer. Also schaut euch den an. Da brauchst du natürlich ein gutes Pendant. Und das ist AJ Styles auch. Aber ich weiß gar nicht, wie ich über, was kann man hier sagen? Logan Paul ist, und ich weiß irgendwie, so, wir sprechen hier nicht über die privaten Dinge, deswegen ist mir das jetzt auch egal, was er so privat macht, aber er ist für mich unabhängig davon einfach sowas von totgespielt. Das ist erledigt, wir haben gesehen, der kann das, aber irgendwie, es ist da nichts mehr für mich drin, was interessant ist, denn... Nee, ist kein Follow-up gekommen, stimmt. Gar kein Follow-up. Die Fäden sind super schwach, weil er meistens sagt, schau, wie cool ich bin ein berühmter Star und ihr seid alle arm und schwach. Ja, das hat so in den 80ern, glaube ich, funktioniert, irgendwie bei den Fans. Jetzt, glaube ich, nicht mehr. Und AJ, du merkst ihm halt an, glaube ich, dass er jetzt nicht so überzeugt ist von dieser Fäde. Und dann kriegst du ein Skript, wo er sagt, ja... harte Arbeit zählt hier mehr. Das ist so, puha. Biesiger geht's auch nicht mehr. Was mache ich aus dem Segment, ja? Und dann hast du halt eben ein Match, und das sage ich sehr oft, kommt mir, glaube ich, vor, das sieht auf dem Papier nach einem sehr guten Match aus. Aber ich glaube, wenn Leute länger uns beiden zuhören oder mir, das ist auf dem Papier, ist Finn Balor gegen Seth Rollins auch ein gutes Match. Will ich es sehen? Nicht in 1000 Jahren. Und da ist hier die Geschichte. Beide haben keine Farbe. AJ hat null Farbe, kein Profil. Und Logan Paul, ja, er versucht es, glaube ich. Also ich glaube, er hat auch Bock, so ein richtiger Superheel zu werden. Aber ich glaube, dass die Fans ihm das alles einfach nicht abkaufen. Und dann kommt eben zwei Leute zusammen, wo keiner ein Profil hat, beide durchgespielt sind, bei AJ tut es mir leid ein bisschen, tut mir auch weh, aber es ist einfach dann. Und deswegen wird das ähnlich so wie bei Naomi und Jade Cargill hart sterben. Irgendwo mitten in der Card, wo es halt niemanden interessieren wird. Und wir werden dann drüber sprechen und ich weiß gar nicht, was sagst du zu so einem Match? Wird das ein 3-Sterne-Match mit ziemlicher Sicherheit? Wird es ein Match, an das ich mich in einer Woche erinnere? Nö. Also das wird super schnell weg sein. Und das ist irgendwie schade. Ich gönne es irgendwie irgendwo auch beiden. Klar, du willst auf der Card sein, der Paycheck ist dann nämlich entsprechend höher. Aber dass da niemandem mehr eingefallen ist, das ist für mich ja so unglaublich faul. Ich bin überlegen, ob ich mich bewerbe bei WWE, denn da verdiene ich viel Geld für schwache Ideen. Das hier ist nämlich das beste Beispiel für eine schwache, müde, talentfreie Idee. Also du hast ein Aspekt, also ich bin vollkommen bei dir, einen Aspekt würde ich nur tatsächlich aufgreifen wollen und da kann man vielleicht ein bisschen philosophieren. Ja. Du hast gesagt, dieses, ihr seid alle arm und ich bin ja reich und toll und so, das kann man in den 80ern machen, heute passt es nicht. Bin ich grundsätzlich bei dir, ich glaube aber, es könnte heute auch passen, wenn du jemanden hast, der sowas rüberbringen kann. Und du werdest ihn schon wieder ins Spiel bringen. Chad Gable wird das großartig machen. Ja. Auch wenn man ihn jetzt nicht zu häufig diese Sachen da so Thank-You-mäßig sagen lässt. Ich glaube, er wird das schon ganz süß machen, weil er es mit so einer gewissen Selbstironie rüberbringt. Bei ihm, den muss man schon wieder knuddeln, weil es so putzig ist, was er da macht. Und er kann ja auch trotzdem böse und fies sein dabei. Aber bei Logan Paul fühlt es sich so an, als ob der wirklich so ist. Und dann willst du ihn auch nicht ausbuhen, dann willst du ihn einfach weghaben. Dann nervt er einfach nur. Und das ist Logan Pauls großes Problem, habe ich das Gefühl. Dass er den Fans quasi egal ist, weil sie wissen, er soll Heel sein. Sie wissen, er will auch Heel sein. Sie wissen, er haut die Heel-Sprüche raus. Aber es interessiert einfach nicht. Es interessiert sie nicht. Mal machen sie artig die Buhrufe, mal sterben Logan Paul-Segmente, weil da kaum was kommt. Aber häufig genug zieht er ja noch gewisse Reaktionen. Aber das sind so eher so Höflichkeitsbuhrufe, weil wir gerade das Produkt so feiern, na, dann buhen wir auch mal bei Logan Paul im Moment. So fühlt sich das an. Aber dass ich ihm da wirklich so diese super fies Heel, was Orton in seiner Prime so super rüberbringen konnte, abkauf. Ja. Oder das Verschmitzte, was Chad Gable großartig kann, wenn er will, das Heelige. Das kaufe ich Paul nicht ab. Ich kaufe es ihm nicht ab. Und ich glaube, vielen oder manchen geht es auch so ähnlich. Und wenn du dann als Gegenpart AJ Styles hast, der jetzt mal wieder auf den Oberspießer gerade macht, was auch ein Problem ist, weil Styles als Face ist auch jetzt nicht viel attraktiver und erotischer als eine Schlafpille sozusagen, dann hast du da ein Problem bei diesen Segmenten. Wrestlerisch bin ich bei dir, wird das schon gut. Aber wir hatten letztes Mal auch ein Match von AJ Styles, das Wrestlerisch nicht schlecht war. Ich frage nur gerade, gegen wen es war. Gegen wen ist Styles in meiner letzten Mania gegangen? Wieso wissen es beide nicht? Weil genau so wird es diesmal auch. Es wird ordentlich und man vergisst es. So, Chris, macht mal kurz weiter. Ich muss jetzt klären, gegen wen AJ Styles letzte Woche bei Mania mich zum Einschlafen gebracht hat. Mach 40 war es, ne? Ja, also ich bin überlegen, ob er auf der Card war. Aber schau du das mal nach. Ich wollte nämlich auch gerade. Aber du hast mich natürlich jetzt ins Traumbooking wieder geschickt und ich muss sagen, so Chad Gable gegen AJ Styles hätte ich bei Mania sehr gern gesehen. Also das wäre ein wirklich tolles Match geworden. Und gegen LA Knight hat er ein Singles-Match verloren. Guck mal, und das wissen wir jetzt gerade nicht mehr. Das Match war grundsolide und es interessiert niemanden, weil Styles wirklich on his way out ist und das war's. Ich habe unterbrochen, ich wollte kurz die Info nur droppen. Ja, nee, wow, LA Knight, okay. Also AJ Styles gegen Chad Gable, das wäre, glaube ich, in dieser Verfassung eigentlich ganz gut gegangen. Und ich glaube auch, Chad Gable hätte das gleiche Gimmick echt hier gut verkaufen können. Kriegen wir nicht. Und wir schauen dann weiter, was noch so passiert ist. Bayley bekommt ein Intercontinental Championship nächste Woche. Das wird ziemlich sicher dann eben zu dem Tag Team Match folgen. Übrigens, was ist eigentlich aus Roxanne Perez gegen Bayley geworden? Die Fehde ist komplett gestorben. Merke ich gerade. Sehr, sehr schade. Hätte man bei Mania super bringen können. Dann gab es eben ein Championship Match. Und es ging um die Women's World Championship mit Special Guest Referee Bianca Belair. Das Match fand ich jetzt nicht so gut. War eher darauf ausgerichtet, dass so Fails passieren, wo einmal Rhea Bianca Belair unabsichtlich trifft und einmal Io Sky. Und dann hat Belair das Match unterbrochen, Double Disqualification. Dann gab es einen Brawl, Rhea hat beide fertig gemacht. Alles wird natürlich auf das Triple Threat Match aufgebaut. Kein sonderlich guter Aufbau, finde ich. Es hapert da irgendwie schon seit Wochen. Nur irgendwo kann ich es hier tatsächlich verzeihen, weil die Paarung an sich einfach schon ganz gut stimmt und es kein Main Event sein wird. Es tut mir irgendwie auch leid für die Damen. Sie haben hier wirklich wenig bekommen. Was funktioniert? Das Match, auf das freue ich mich tatsächlich. Das wird, glaube ich, ganz gut. Aber geschockt bin ich tatsächlich irgendwo, für welchen Weg man sich entschieden hat. Das ist ziemlich random. Hättest einfach lassen können, dass Rhea sich da eingetragen hat beim Vertrag, anstatt hier nochmal so ein Match zu bringen, wo jeder gewusst hat, was passieren wird. Man hat alle ein bisschen dämlich ausschauen lassen. Und nach Mania, egal wer Championess sein wird, am meisten problematisch könnte es tatsächlich wieder für Rhea Ripley werden. Dieser ganze Spaß erinnert mich irgendwie damals, wie es bergab ging. Und Judgment Day hat ihr tatsächlich dann geholfen, indem sie ihr Gimmick gefunden hat. Die letzten Wochen waren sehr, sehr schlecht und schwach. Und ich bin gespannt, für wen man sich hier als Championess entscheidet. Aber unabhängig davon, Bianca geht ihren Weg mit ihrem Gimmick, das passt. Io ist einfach sowieso großartig. Und bei Rhea muss da ein bisschen was passieren. Da ist viel abgebrochen an der Rüstung. Und ja, mit diesem Match und Segment ging dann auch Raw zu Ende und unterm Strich, muss ich sagen, hat man in dieser Woche doch geschafft, mir ein bisschen Mania, ja, möchte nicht sagen Feeling zu geben, aber es hat nach Road ausgeschaut. Zum ersten Mal übrigens in Europa und zum ersten Mal seit langer Zeit überhaupt, seitdem wir uns auf der Road befinden, und das heißt auch einiges, finde ich. Ja, seit The Rock, Cena und Cody. Seit Rock, Cena. Ja, ist ja, seit ist der ja, Chamber. Ja, seit der so Chamber. An. Der Chamber. Seit der Chamber ist das. Und das ist auch schon wieder über einen Monat her, glaube ich. Ja, die Chamber, nee, nicht ganz. Doch, über einen Monat, klar. Die Chamber war im Februar. Ist über einen Monat her. Ich hoffe, sie war im Februar, dass ich jetzt hier Mist erzähle. Ja, also ich bin da schon bei dir, Chris. Das Triple Threat Match als Triple Threat schon okay. Also Main Event hat das Match hier vorne und hinten nicht verdient, weil dafür Io einfach, muss man so deutlich sagen, Verlegenheitschampion ist. Und ja. das ist ja, also ich weiß schon gar nicht, von wem sie den Titel, von Rhea? Nee, von Liv. Rhea. Von Liv oder von Rhea? Von Rhea Ripley bei einer random Raw-Ausgabe, ja. Ja, und jetzt soll ich das irgendwie als Rematch mit Bianca dazu heiß finden? Das ist schwierig, das kaufe ich nicht. Und kurzer, wir wollen jetzt nicht die Preview vorwegnehmen, aber ich muss auch gucken, wie sich bis zur Preview emotional dann so weiterentwickelt. Aber ich bin mittlerweile fast so weit, gib Bianca den Titel. Die hat sich das jetzt so, sie hat irgendwie so ein Standing jetzt mittlerweile, dass ich ihr Haargeschleuder ertragen kann, dass ich ihre dusseligen Gimmicks vielleicht oder auch Promos und Interviews eher ertragen kann, weil ich weiß, sie ist wrestlerisch so gut. Und wir haben damals gesagt, also dass das Tag-Team mit Jade kann ein Weg nach unten sein, oder ich glaube, ich habe das damals angedeutet, es kann genau diese Position sein für Bianca, wo sie sich einfach erholt, wo sie so ein bisschen rumtüdelt, aus dem Fokus raus ist und dann vielleicht irgendwann wieder zuschlägt, weil sie einfach etabliert ist und gezeigt hat, dass sie eine Menge im Tag-Team-Bereich auch bringen kann. Sie hat es ja mit Jade auch versucht, auch wenn die Harmonie da nicht immer emotional so gut rüberkam. Aber ich finde, Bianca hat gewonnen durch diesen Tag-Team-Run. Und wenn ich mir die drei Mädels jetzt angucke, also ist Bianca eigentlich diejenige, welche mit dem Titel am meisten, glaube ich, jetzt was anfangen könnte. Aber ich will die Preview nicht vorwegnehmen. Wir warten ab, was nächste Woche passiert. Aber ich bin genau wie bei Chris. Ich bin genau bei Chris und sehe es genau wie er. So wollte ich sagen. Ein bisschen Mania-Gefunkel würde... Wie heißt denn unser Funkelmann? Der User. Oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Schnubbelbu. Nee, Schnubbelbu. Schnubbelbu, genau. Der würde sagen, es hat ein bisschen gefunkelt bei der Road diesmal. Und da würde ich tatsächlich nichts gegen sagen. Wir sind ein bisschen zeitlich am Pressieren. Deswegen relativ kurz die Grüße. Auf der Startseite sei Tom Eulenspiegel 78 gegrüßt. Der meldet sich auch immer ab und zu mal, hört auch relativ lange schon zu, wenn ich mich recht erinnere, bringt so ein bisschen seine Meinung zur Road zum Ausdruck. Anders als wir, glaubt er, dass Styles gegen Logan schon gut werden wird. Na gut, das sagen wir ja auch, dass es schon ganz gut werden wird, nur es interessiert uns irgendwie nicht so richtig. IC-Match glaubt er auch gut. Glaubt er, dass es auch gut wird, nur mit Cody als Champion? Das wirkt schon ziemlich eingefahren. Er hat eine Frage gestellt. Was würdet ihr davon halten, wenn John Cena den Titel gewinnen würde und bis ans Ende des Jahres halten? Ja, warum nicht? Aber es wird nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass Cody den Titel abgibt gegen John. Ich will es nicht ausschließen, aber ich sehe es eher nicht so. Rusev ist wieder dabei. Was ist eure Meinung dazu? Da haben Chris und ich ja vor 2 Wochen, glaube ich, im Podcast was gesagt. 2, 3 Wochen. Das kann man da nochmal nachhören. Also wir glauben, es ist völlig okay, wenn Rusev zurückkommt. Er wird keine große andere Rolle spielen als damals. Und das wäre es zu Rusev. Dann haben wir Marinho27, der sich für die Review bedankt hat und weist noch einmal auf die vergangene Woche mit der Promo von Punk, die bei uns ein bisschen untergegangen ist, wo ja auch schon so ein bisschen was angedeutet wurde. Der User Amsti sagt, dass Heutzemmer Schweizerdeutsch ist. Also Chris wusste, es ist nicht österreichisch, es ist auch nicht bayerisch, da wurde die Wahl dann ja auch eng. Und er hat was Interessantes gesagt, ein Vergleich vom WWE-Produkt mit Fernsehserien, den wir auch schon einige Male angedacht haben. Und er nimmt Bezug auf das, was wir die letzten Wochen gesagt haben, nämlich, dass da auch viel Maues in den Weeklies war, was uns überhaupt nicht überzeugt hat. Er vergleicht es mit einer Serie und sagt, dass bei Serien auch nicht immer Highlights abgeliefert werden und da auch immer viel Maues bis Schwaches ist, bis dann die Highlights dann kommen, die einen dann dazu bewegen, weiterzugucken. Ich würde dem widersprechen ein Stück weit. Also ein Stück weit stimme ich ihm zu, natürlich, also nicht falsch verstehen, aber ich würde ein bisschen widersprechen. Wenn ich eine Serie habe, wo wirklich viel Mist kommt, aber jede dritte oder vierte oder fünfte Folge ist dann irgendwie wieder gut, dann verfolge ich die Serie vielleicht nicht wirklich. Wenn ich so die Serien gucke, wo ich dran war, Breaking Bad, Better Call Saul, das sind so die Paradeserien, dann war jede Folge eigentlich wertvoll. Nicht jede war spektakulär, aber jede war wertvoll. Leider bin ich auch seitdem für alles andere verdorben, muss man gestehen. Aber deswegen bin ich weiß, was du meinst. Und er hat auch, glaube ich, noch einen Vergleich mit TikTok und Facebook gebracht, wo bei TikTok relativ viel Schrott kommt, ganz bewusst, um so einen Suchteffekt zu machen. Also wie gesagt, ich sehe den Ansatz, teile ihn auch ein Stück, aber glaube nicht, dass die meisten oder dass alle Serien zumindest so funktionieren. Bei Facebook und TikTok bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es genau, oder gerade bei TikTok bin ich mir sicher, dass es genauso funktioniert, dass bewusst Schrott kommt, damit du es wegswipes und irgendwas Cooles findest und dann wieder emotional belohnt wirst, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, bei WWE ist es anders. Ich glaube, bei WWE ist es ein Stück weit Verlegenheit, weil Wrestling ist jetzt so kompliziert, nicht zu erzählen, und irgendwann hast du alles das 5 millionste Mal schon gemacht. Du kannst gar nicht anders als Leerlauf. Und ich glaube, wenn Hunter wollte, würde er jede Woche eine mega geile Raw- und Smackdown-Ausgabe uns bieten. Aber ich glaube, das lässt das Wrestling-Produkt vielleicht auch einfach gar nicht zu. Aber auf der Road ist es schon mal möglich, haben wir letztes Jahr auch gesehen. Wenn, aber zugegebenermaßen auch verdammt schwierig. Das stimmt schon. Ja, Chris, da wollte ich dich auch noch kurz zu Wort kommen lassen, bevor wir diesen Part auch beenden. Ja gut, grundsätzlich hätte ich auch so mal widersprochen. Mich würde eine Serie verlieren, wenn nach der ersten guten Folge 3 schlechte kommen, muss ich sagen. Ja. Das ist aber auch Ansichtssache dann, weil ich kenne auch, also wie gesagt, das ist natürlich bei uns gut und blöd, dass wir beide da diese beiden Serien halt ganz oben haben, am Heiligen Gral. Ich kenne viele, denen ich das vorgeschlagen habe, und die haben es nicht mal nach der ersten Folge geschafft. Bei beiden Serien. Ganz viele. Ja. Deswegen Ansichtssache. Ich persönlich glaube aber beim Wrestling auch, das haben wir auch gesagt, wir nehmen sie ein bisschen in Schutz, 52 Shows im Jahr für 2 Shows ist schwierig, aber für mich waren jetzt so, also die ganze Europa-Tour war eigentlich bis auf eine Show schlecht, muss man so sagen, finde ich persönlich. Und da dürfen wir, glaube ich, mehr erwarten. Oder man muss mehr erwarten. Oh ja, ich will mehr, weil sie haben ja das Niveau auch angehoben. So ist es ja nicht. Ja? Deswegen, bevor ich da ein zu großes Fass aufmache, würde ich dem mal nicht zustimmen und sagen, wenn ich eine Serie gut finde, bleibe ich eher dran. Und bei WWE muss ich sagen, außerhalb der Road wäre ich wahrscheinlich nicht dran. Und wenn es den Podcast auch nicht gäbe, haben wir oft genug gesagt, da bin ich mir relativ sicher, dass sie mich da verloren hätten, weil das war teilweise einfach zu wenig. Haben wir noch Zeit für YouTube? Ich glaub, Logo! Ja, schau, sehr gut. Und zwar grüße ich hier unseren lieben Hermes Hater, und der hat da nämlich ein Traummatch vorgeschlagen, nämlich El Grande Americano gegen Chad Gable. Würde sich freuen, wenn es dieses Match auf die Card schafft. Mal schauen. Free Lives sei gegrüßt, Hörer seit Anfang an, hat die letzten 2 Jahre aber nicht mehr kommentiert. Grüßt zurück und bleibt durch uns auf dem Laufenden. Das ist sehr, sehr nett und hört uns immer auf den Weg zur Arbeit. Meister Propper sei gegrüßt, German 7 Gaming, Hanno Haberl grüßt aus Wien, ja, das freut mich sehr. Day 42 Walker sei gegrüßt, hat irgendwie gemeint, man könnte. Achso, ja, das war die Punk-Promo, genau, da hast du schon drüber gesprochen. Chris Pieper hat, glaube ich, den Vorschlag gemacht, dass man aus dem Night One Main Event ein Number One Contenders Match macht. Und der Sieger ist dann im Main Event zu Tag 2 Fühle ich nicht ganz. Wäre für mich etwas zu antiklimatisch, hat man ja bei Mania 30 so gemacht. Damals hat es sehr gut gepasst, weil niemand Orton gegen Batista sehen wollte. Und Brian einfach super over war. Hier glaube ich, ist es eher zu antiklimatisch, aber eine ganz nette Idee. Wolfgang Schulz sei gegrüßt und Fatality, Brutality abschließend auch. Wunderbar. Dann haben wir zumindest die Startseite und YouTube gegrüßt. Bei uns pressiert es gerade etwas. Und ich glaube, Chris, wenn ich mal gucke, wir haben doch schon wieder viel zu lange geredet, ne? Ich will mal kurz schauen, Ja, wann 45 haben wir Mal. die Aufnahme gestartet. Ja, also das sind wieder 1 Stunde und 45 Minuten. Da müssen wir jetzt auch langsam zu Potte kommen. Wir haben noch was vor. Und deswegen sagen wir ganz herzlichen Dank. Chris, Schlussworte und dann machen wir einen Deckel drauf. Ja, ich werde da gar nicht viel Neues dazu zu sagen. Ich bin gespannt, was ihr von den letzten beiden Shows haltet und ob da euch das WrestleMania-Fieber gepackt hat. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche. Es ist ja nicht mehr lang und dann sind wir schon bei unserer Preview. Deswegen genießt das schöne Wetter, wenn ihr in München seid. Es sind 17 Grad. Ich genieße auf jeden Fall. Werde jetzt auch laufen gehen und bedanke mich bei euch. Und wir hören uns dann in alter Frische nächste Woche. Nicht schlecht. Hier ist das Wetter auch gerade gut. Morgen wird es wohl wieder ein bisschen schlechter. Am liebsten hätte ich heute auch am liebsten den Tag draußen verbracht, aber es funktioniert ja nicht. Ich musste eben schmunzeln. Chris sagt, genießt das schöne Wetter und Gras. Also ins Gras legen, meint der Chris vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie er es meint, aber genießt das schöne Wetter im oder aus oder wie auch immer Gras. So dazu ist ja, kann man jeder interpretieren, wie er mag. Ich genieße das schöne Wetter im Haus, aber hoffentlich morgen dann auch mal draus. Jetzt reime ich auch noch und das ist der Zeitpunkt, wirklich einen Deckel drauf zu machen, weil dann geht es nach hinten los. In dem Sinne, viel Spaß bei der neuen SmackDown-Ausgabe und der kommenden Raw-Ausgabe. Viel Spaß weiterhin auf der Road. Wir freuen uns auf euch nächste Woche und irgendwann kommt dann ja auch der Flashback für Nostalgiker. WrestleMania 1992, WrestleMania 8 wird es sein. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich, macht es gut. Tschüss. Ciao.